Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Danke, dass ihr da seid und euch mit dem Thema auseinandersetzen wollt. Genau, noch vielleicht kurz was zu mir. Ich habe in Leipzig mit anderen Leuten zusammen versucht, in mehreren Zusammenhängen so organisierter, so Reflexion von Männlichkeit zusammen voranzutreiben. War auch 2,5 Jahre in sowas, was man kritische Männlichkeitsgruppe vielleicht nennen könnte. Und das ist eigentlich ziemlich alles gescheitert. Und eine Sache, die dabei auch immer wieder sehr auffällig geworden ist und über die ich auch heute manchmal noch so ein bisschen reden werde, neben dem ganzen allgemeinen Kram, sind auch so eigene Erfahrungen, die vor allem auch damit zu tun haben, dass eben gerade das Thema männliche Gewalt und Täterschaft eigentlich immer in dieser Praxis hinten runterfällt. Was sich auch bei mir darin gezeigt hat, dass in zwei der Gruppen, in der ich war, irgendwann mal auch rausgekommen ist, dass halt Mitglieder in der Vergangenheit übergriffig waren. Und ich würde sagen, beide Zusammenhänge haben eigentlich nicht wirklich darauf reagiert. Genau, und davon werde ich auch so ein bisschen mehr erzählen. Und vielleicht noch ein bisschen, es gibt auch gerade einen Fall bei mir in der Straße und ich habe da heute noch ein Telefonat drüber geführt. Und das Thema macht mich sowieso immer ein bisschen wütend, aber heute komme ich schon wütend, wegen dem Telefonat. Seht mir das vielleicht ein bisschen nach, wenn ich bei ein paar Sachen ein bisschen doller bin heute. Genau, weil es soll ja heute um das übliche Verständnis für männliche Gewalt gehen, wie es in der Linken herrscht und warum ich das ziemlich problematisch finde in der Regel. Und halt nicht nur das Verständnis dafür, sondern auch den Umgang. Und dafür werden wir uns erstmal sozusagen so angucken, wie ist so der übliche Begriff von männlicher Gewalt, wie wird sich das überhaupt vorgestellt, warum ist das problematisch oder trifft meiner Meinung nach nicht. Und dann würde ich gerne so ein bisschen darauf gucken, wie ist meiner Meinung nach der Zusammenhang wirklich und wie kann man vor allem damit zeigen, dass dieses Verständnis, was auch in der Linken viel herrscht, für männliche Gewalt, auch vor allem ein Verständnis für die Täter ist, was mit der Gewalt und der Logik der Gewalt selbst zu tun hat. Das wäre so ein bisschen mein Anliegen, euch das so ein bisschen zu zeigen. Und damit fangen wir an, erstmal mit dem, was so das übliche Verständnis für männliche Gewalt, was in der Linken vorherrscht. Und ich werde mich heute vor allem auf sexualisierte Gewalt konzentrieren, aber kurz vorweg, also ich hoffe, in diesem Raum ist irgendwie klar, dass männliche Gewalt ein ganz zentraler und alltäglicher Bestandteil von patriarchalen Verhältnissen ist. Also ich habe jetzt auch so die üblichen Statistiken mitgebracht, die ihr hoffentlich kennt. Also wo es einfach sowas wie häusliche Gewalt ist in Deutschland so häufig, dass rechnerisch alle 5 Minuten ein neuer Fall dazukommt. So die schwersten Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt, Femizide, also Morde aus misogynen Motiven, ungefähr alle 3 Tage, der Versuch davon ungefähr täglich. Auch so die Belästigungs-, Stalking- und Vergewaltigungszahlen sind äußerst hoch, selbst wenn man nach sehr konservativen Schätzungen geht, also jetzt zum Beispiel die Zahlen vom Bundesministerium für Familie oder so nimmt. Gerade so Fälle wie Monis Rache, das ist ja auch der Hintergrund jetzt hier von dieser Gruppe, die beweisen ja immer wieder, oder jetzt wie so linke MeToo oder so, aber eben auch die alltäglichen Übergriffe, die auch so in der Szene stattfinden, zeigen ja, dass das irgendwie in der Linken auch so ist und fortbesteht. Das geht auch bis zum Femizid, also in Leipzig hat auch mal eine Frau umgebracht, der mal in der Szene aktiv war, und in der Regel folgt daraus sehr wenig. Also es werden sehr wenig Konsequenzen daraus gezogen, dass das so ist, obwohl das eigentlich vollkommen klar ist, dass das ein Problem ist und dass das eigentlich auch, wenn man sich irgendwie kritisch mit Männlichkeit auseinandersetzen will oder irgendwie profeministisch was machen will, dann müsste das eigentlich ein ganz großer Punkt sein, ist es aber in der Regel nicht. Also entweder wird es nämlich komplett umgangen oder es folgt, und das wird heute vor allem mein Thema sein, es folgt ein falsches Verständnis eigentlich für die Täter, in dem ganz zentrale Sachen eigentlich in deren Sinn so rationalisiert wird. Und darüber würde ich jetzt erstmal ein bisschen so einführen. Und das nenne ich Verzeihen ohne zu verstehen, also diesen Modus. Und der fängt schon eben damit an, was in der Linken so, also so im Mainstream der Linken für eine Vorstellung davon herrscht, was sexualisierte Gewalt überhaupt ist. Also weil das ist auch in der Akademie so, sowohl in akademischen als auch aktivistischen Kreisen hat sich ein Verständnis von sexualisierter Gewalt durchgesetzt, was so stark darauf rumreitet, dass es da um Machtansprüche geht, dass die Sexualität darin eigentlich nur noch als ein Instrument erscheint. Also hier ist so ein Zitat: bei sexualisierter Gewalt geht es nicht um die Befriedigung sexueller Lust, sondern um Machtausübung. Sexualität wird funktionalisiert als Mittel zum Zweck der Gewalt- und Machtausübung. Das ist jetzt von Ende Gelände, das ist aber ziemlich beliebig. Also das könnte von unzähligen anderen linken Gruppen irgendein Statement sein. Und ich denke, was dabei sofort auffällt, ist eben diese Trennung. Es gibt Sexualität und es gibt Gewalt. Und die haben nichts miteinander zu tun. Also Sexualität kann nichts mit Gewalt zu tun haben. Wenn es einen Zusammenhang zwischen Gewalt und Sexualität gibt, dann wird die Sexualität zweckentfremdet für die Gewalt. Also die Gewalt ist so zentral, dass die Sexualität sozusagen nur benutzt wird. Genau. Und das kommt historisch aus einem erstmal verständlichen Impuls, nämlich vor allem aus so einem patriarchalen Mythos, dass Übergriffigkeit einfach so ein natürlicher Bestandteil von männlicher Sexualität ist. Und dass das einfach so ein, die können irgendwie nicht anders oder der Sexdrive von Männern ist einfach irgendwie zu groß und ne, also ihr kennt irgendwie diese komischen Bilder. Und dass man halt sagt, nee, das ist Gewalt. Daher kommt das, das ist auch sehr wichtig und sehr richtig. Aber das schießt meiner Meinung nach total über sein Ziel hinaus und schafft unter der Hand, auch wenn das da explizit nicht so steht, ein Bild von einer reinen, guten Sexualität, die eben nichts mehr mit Gewalt zu tun hat. Und das ist ein, finde ich, sehr problematischer Ausgangspunkt, weil das gerade Tätern und auch vor allem bestimmten profeministischen Kräften erlaubt, die Herrschaftsansprüche in der männlichen Gewalt ganz abstrakt zu verurteilen. Also das findet man natürlich doof. Herrschaft ist irgendwie immer doof. Aber dann im nächsten Schritt sich eigentlich um die eigentlich gute männliche Sexualität kümmern zu können, die ja per Definition eigentlich was Gutes sein muss in diesem Bild. Und ich denke, das kann man ganz gut zeigen an dem Bild, was von übergriffigen Männern auch in so linken Debatten ziemlich oft gezeichnet wird. Nämlich, also ihr seht hier am Bildschirm diese Karikatur von diesem Typen, der diese Weltkugel, der sich so abmüht, ne, und die Frau steht so vor ihm und sagt so, ne, roll das Ding doch, Idiot. Also du machst es dir irgendwie viel zu schwer. Genau, weil wenn sich dann gefragt wird, warum machen das Männer, ne, und warum machen die sexualisierte Gewalt, dann ist die Antwort, die halt eben ganz oft gegeben wird, die machen das, weil Männer sich in ihrer Sexualität so ganz viel mit so toxischen Ansprüchen irgendwie auseinandersetzen müssen. Also die können zum Beispiel nicht so gut über ihre Bedürfnisse reden oder über ihre Gefühle reden und dann finden die halt so schlechte Lösungen, um so mit ihren Bedürfnissen umzugehen und dann passiert das so irgendwie mit der Gewalt. Ne? Also Rizzi Malzahn jetzt zum Beispiel, das ist, wer das nicht weiß, das ist die Frau, die mit dem Täter von Monis Rache auch aktuell noch zusammenarbeitet, also die seine vermeintliche Transformation irgendwie begleiten soll. Die hat in einem kürzlichen Blogpost geschrieben, das Allermeiste an sexualisierter Gewalt passiert aus Unwissenheit, aus Unsicherheit, aus Tollpatschigkeit und Kommunikationsfehlern. Und da steckt also immer schon drin so eine Vorstellung von niemand will diese Gewalt wirklich. Also niemand hat das vor. Das ist so das Bild. Niemand hat so einen bösen Plan oder wenige Leute haben so einen bösen Plan, diese Gewalt auszuüben. Und weil das so ist, muss es andere Gründe geben. Und diese anderen Gründe werden dann halt eben in dieser verunsicherten männlichen Sexualität gesucht, mit diesem schlechten Zugang zu Gefühlen und so weiter. Das heißt, plötzlich, also eben noch hat man Sexualität und Gewalt ganz fein säuberlich aufgetrennt. Und hat gesagt, das hat nichts miteinander zu tun. Und jetzt plötzlich gibt es doch einen ganz inhärenten Zusammenhang, aber der ist genau umgedreht. Also männliche Sexualität ist plötzlich nicht mehr was souverän Bedrohliches, vor dem man sich irgendwie schützen muss, sondern plötzlich ist männliche Sexualität was so genuin Verletzliches, Prekäres. Und das muss man nur so ein bisschen umsorgen. Und dann kann das endlich wieder gut sein. Das ist so das Bild und dann ist man halt natürlich nicht mehr bei irgendwie, also vorher ging es nur um Macht und Gewalt und Herrschaft und die war so ganz bewusst, weil sonst kann man Sexualität nicht als Waffe oder als Instrument verwenden, wenn man das nicht bewusst machen kann. Und jetzt sind wir aber plötzlich beim Bild, dass niemand will das so wirklich, das passiert irgendwie einfach und wie Mito M. Sanyal das in ihrem preisgekrönten Buch über Vergewaltigung beschrieben hat, in der Regel ist Vergewaltigung nicht einmal böse, sondern das ist Dysfunktionieren in seiner sexualisierten, sexuellen Variante. Ne, wo auch wieder dieses Bild ist, das will niemand wirklich. So. Und jetzt müsste man ja eigentlich sagen, da wo man hergekommen ist, Moment mal, am Anfang, da, also eigentlich dachten wir doch, es geht um Herrschaft und Machtansprüche, wo sind die plötzlich hin? Irgendwie. Die kommen hier überhaupt gar nicht mehr vor. In der Regel wird sich auch recht wenig für die interessiert in diesen Ansätzen, würde ich sagen. Und deswegen wäre es vielleicht nochmal sinnvoll, einen Schritt zurückzugehen und daran zu erinnern, dass im Gegensatz zu Sanyal, die hier von Dysfunktionieren steht, man sich erstmal angucken sollte, für was ist denn diese Gewalt funktional? Also für was ist männliche Gewalt funktional? Und da würde ich sagen, patriarchale Gewalt, jetzt ganz allgemein, ist eine Form von Kontrolle, Bestrafung und Abschreckung, die dazu dient, Menschen auf ihrem Platz in der geschlechtlichen Hierarchie und Arbeitsteilung zu verweisen. Und an der haben Cis-Männer, vor allem heterosexuelle Cis-Männer, einfach auch ein persönliches Interesse. Also sie ziehen einfach persönliche Vorteile auch daraus, dass es die gibt, weil das eben ja auch ihren Platz in dieser Gesellschaft und ihre Vormachtstellung absichert. Und in dieser Gewalt sind vor allem homosexuelle und transgeschlechtliche Menschen sowas wie so Verräterinnen. Ne? Die haben so die bürgerliche Reproduktionsgemeinschaft verraten. Deswegen müssen die bestraft, abgeschränkt und so weiter werden. Und eine besondere Form von Gewalt betrifft aber die Leute, die als weiblich gelten, weil die ja eine positive Rolle in dieser Reproduktionsgemeinschaft haben. Und die sollen auf diese positive Rolle darin wieder festgelegt werden. Ne? Also, genau. Und weil Frauen eben in diesen Verhältnissen ein sorgendes Nicht-Subjekt sein sollen, was eben auf einzelne Männer verwiesen ist. Und deswegen gehören die sich nicht, im kapitalistischen Patriarchat gehören Frauen nicht sich selbst, was so der normale Modus ist. Ne? Man muss sich so selbst gehören, um Subjekt zu sein in diesen Verhältnissen. Sondern Frauen sind auf so einer abstrakten Ebene erstmal prinzipielles Allgemeingut für den Staat und für einzelne Männer. Und deswegen setzen die ihren Willen gegen Frauen auch immer vor allem dann durch, wenn es um die Beherrschung ihres Körpers geht, was dann auch die Sexualität betrifft. Der Staat interessiert mich jetzt für den Vortrag eher weniger. Können wir in der Diskussion gerne drüber reden, wenn ihr wollt. Genau. So. Und jetzt hat man wieder das Problem, wenn man sich jetzt diese Funktionen anguckt, fällt einem so verschiedene Widersprüche auf. Der erste Widerspruch ist, warum ist diese Gewalt eigentlich sexuell? Also warum ist sie nicht nur sexualisiert im Sinne von so Catcalling oder so anderen Beschämungen, wo man so versucht, Leute zu demütigen, indem man sie auf so einer sexuellen Ebene angreift, sondern warum ist diese Gewalt so oft auch sexuell? Also dient der sexuellen Befriedigung der Täter oder setzt auch sexuelle Ziele sozusagen von denen durch. Das lässt sich mit so einer reinen Funktionsbeschreibung, denke ich, nicht erklären. Und ein zweiter Widerspruch, der euch vielleicht auch schon in den Kopf gekommen ist, wenn man sich das so anguckt und wo man denen auch erstmal zustimmen muss, also jetzt so Sanyal und Malzahn und so, ist ja, dass Männer in der Regel keine Agenten einfach des Patriarchats sind. Also die haben nicht unbedingt im Kopf, dass es jetzt ihre patriarchale Pflicht ist, Frauen dafür zu bestrafen, zum Beispiel autonom in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein. Das kommt natürlich vor, also es gibt es, dass Männer sich genau das denken, dass das auch ihre Pflicht ist, das jetzt zu tun. Genau, in der Regel ist das eben nicht so. Ne? Und man sollte sich eben auch immer vor Augen führen, die meisten Männer lehnen sexuelle Gewalt ab, ne? Empfinden sich selbst weder als sexistisch noch misogyn. Die meisten Männer fallen aus allen Wolken und verstehen weder sich noch die Welt, wenn sie mit ihrer Täterschaft oder überhaupt mit Täterschaft konfrontiert werden. Und bei den meisten Männern ist es auch keine bewusste Lüge, wenn die sagen, dass ihre Gewalt gar nicht so gemeint gewesen war oder sie sich nichts dabei gedacht haben. Aber genau das ist das Problem. Und das müsste man halt erstmal verstehen, statt dieses Ding zu machen von, ah, die haben kein Bewusstsein für ihre Taten, dann können sie es auch nicht böse meinen. Und deswegen muss es sozusagen diese ganz anderen Gründe geben, warum die das tun. Ne, das heißt, männliche Gewalt ist systematisch, wäre mein Punkt, auch wenn sie nicht unvermittelt einfach dem System dient. So. Genau. Und deswegen kommen wir jetzt dazu, wie funktioniert männliche Gewalt meiner Meinung nach wirklich? Und wie könnte man dazu kommen, das zu verstehen, ohne zu verzeihen? Denn ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass wenn Männer grapschen, schlagen, bedrängen, vergewaltigen und so weiter, tun sie das eben nicht als bewusste Agenten des kapitalistischen Patriarchats in der Öffentlichkeit, sondern vornehmlich aus persönlicher misogyner Leidenschaft, beziehungsweise aus der Misogynie, die in diesen Verhältnissen, ein ziemlich grundsätzlicher Teil einfach ihrer Leidenschaft, ihres Körpers und ihres Fühlens wird. Und das heißt, es reicht nicht, sich einfach nur so das mit der geschlechtlichen Arbeitsteilung anzusehen und zu sagen, naja, das hat irgendwie eine Funktion, klar, das ist eine Funktion. Aber das geht eben nicht, wie ich das hoffentlich gezeigt habe, so einfach auf, sondern man muss sich vor allem fragen, was passiert eigentlich mit den Männern in ihrer Geschlechtwerdung, in diesen Verhältnissen, die von dieser Hierarchie und dieser Arbeitsteilung geprägt sind. Wie geht das auch so ganz tief in sie ein? Wie wird das von denen verinnerlicht und dann wieder umgesetzt, ohne dass die dieses bösartige Bewusstsein überhaupt brauchen dafür? Ich denke, das ist die interessante Frage, die man sich stellen sollte. Und dafür würde ich euch jetzt so ein bisschen was vorstellen, was ziemlich stark auf, ich glaube, das Buch liegt hier auch irgendwo rum von Rolf Pohl, dieses Feindbild Frau. Das basiert da ziemlich stark drauf, aber ich versuche das relativ einfach für heute Abend zusammenzufassen. Also ich würde sagen, gerade bei Cis-Männern und bei heterosexuellen Cis-Männern, auf die würde ich mich jetzt heute auch konzentrieren, also Männer, die Frauen begehren und schon bei der Geburt als männlich eingeordnet wurden, führt das, denke ich, dazu, dass die schon ab dem Kindesalter bestimmte Ansprüche an sich, also werden bestimmte Ansprüche an die herangetragen und die werden auch von denen internalisiert. Und die erste ist auf einer Ebene von Verkörperung, dass an sie herangetragen wird und von ihnen verinnerlicht wird, du bist ein Mann, weil du einen Penis hast. Dann wird daraus ein Anspruch auf Autonomie abgeleitet. Weil du ein Mann bist, bist du autonom und selbstbestimmt. Dann wird dabei immer auch eine Differenz konstruiert. Frauen sind dir gegenüber anders und minderwertig und zu sehr wie Frauen zu sein oder zu sehr von Frauen abhängig zu sein, bedroht deine Männlichkeit. Und als letztes ist da noch immer ein Aspekt von Aufeinanderverwiesenheit in diese Differenz und eine Arbeitsteilung mit drin, nämlich die Frauen in deinem Leben sind zuständig für dein emotionales, körperliches und später dann auch sexuelles Wohlergehen. Genau. Und ich würde sagen, in so einer klassischen männlichen Geschlechtwerdung, also vor allem der heterosexuell cisgeschlechtlichen, werden sozusagen diese Ansprüche an Männer herangetragen und dann auch verinnerlicht. Das ist ganz wichtig. Die müssen auch verinnerlicht werden, ne? Also weil Transfrauen zum Beispiel, an die wird das ja auch herangetragen, aber die nehmen das zum Beispiel nicht an, weil die weiblich identifiziert sind. Das ist ein ganz massiver Unterschied. Deswegen ist das so ein Bullshit mit so, dass Transfrauen so verdeckte, fallische Täterinnen sind oder so. Das ist halt Quatsch. Man muss das auch annehmen. Also man kann das nicht einfach in die Subjekte reinstopfen. Die müssen das auch mitmachen. Ohne dass das ein komplett bewusster Prozess ist. Aber genau. Psychoanalyse-Grundkurs machen wir irgendwann mal anders oder so. Genau, und also der Punkt wäre hier, dass diese ganzen Ansprüche gleichzeitig existieren und dass Sexualität ein ganz zentraler Austragungsort wird für diese Ansprüche alle gleichzeitig. Also in der Sexualität werden diese ganzen Ansprüche oder sollen diese ganzen Ansprüche verwirklicht werden. Das heißt, man will sich dort in der Sexualität als autonomer, von Frauen unabhängiger und höherwertiger Mann erleben und dabei gleichzeitig mit und durch den eigenen Körper sich die Befriedigung von Frauen holen, für die sie zuständig sind. Ja? Und das fließt sozusagen alles in der Sexualität zusammen. Genau. Und das ist eine recht widersprüchliche Geschichte. Weil man in der Bindung ja nie unabhängig ist. Also wenn die eigene Unabhängigkeit an ein Gegenüber gebunden ist, dann ist sie ja nicht wirklich unabhängig. Ja? Und deswegen entsteht in Männern immer der Wunsch, die eigene Abhängigkeit von anderen, eben vor allem von Frauen, die man braucht, um sich als unabhängig zu erleben, die soll zum Verschwinden gebracht werden. Und das erreicht man vor allem dadurch, indem das Gegenüber als Gegenüber negiert wird. Also man versucht, die Beziehung so zu gestalten und wahrzunehmen, dass die andere Person eigentlich nicht als ein selbsthandelndes, denkendes Subjekt vorkommt, was eigene Ansprüche gegen einen setzen könnte auch. Und notfalls, wäre jetzt die These, wird das auch aktiv per Macht, Kontrolle und Unterwerfung sichergestellt. Also dass dieses Verhältnis so bleibt. Und dieser Widerspruch aus Anspruch auf Unabhängigkeit versus reale Bindung, der spitzt sich in dieser Sexualität, die ja so dieser hoch aufgeladene Ort von diesen ganzen Ansprüchen ist, spitzt er sich halt nochmal zu, weil Sexualität sozusagen nochmal mehr sich dieser Austragungsort sein soll, dieser Verwirklichungsort sein soll, aber von der Sache her sich noch weniger dafür eignet, sich da komplett als unabhängig zu erleben. Ja? Weil Sexualität immer an irgendwas oder irgendwen gebunden ist, immer mit einem Gegenüber statt, also oder oft in der Regel mit einem Gegenüber stattfindet. Und Sexualität sowieso was ist, was man nicht einfach, deswegen ist das auch so Quatsch mit, das ist so ein Instrument, einfach nur um Herrschaft auszuüben, weil sexuelle Reaktionen, das werdet ihr sicher auch von eurer Alltagserfahrung wissen, man kann sich nicht einfach für die entscheiden. Also das ist auch was, was einem passiert. Das ist auch was, was einen betrifft, wo man in Beschlag genommen wird von. Und schon allein deswegen ist das eigentlich alles ungeeignet, um sich als komplett abgegrenzt, komplett unabhängig zu erleben. Und gleichzeitig soll aber gerade da das bewiesen werden, ne, oder verwirklicht werden. Und das ist so ein Dilemma. Also das ist einfach eine Ambivalenz, die sich sozusagen, wo so dieser männliche Souveränitätsanspruch in seiner sexuellen Verwirklichung über sich selber stolpert und mit sich selbst so ein Widerspruch kommt. Weil man eben in diesem Bedürfnis, sich da unabhängig und höherwertig und so weiter zu erweisen, sich eigentlich dann immer wieder als abhängig, vor allem von Frauen eben und betroffen von seiner eigenen Sexualität erlebt. Das löst eben eine enorme Ambivalenz in Männern aus, die halt dazu führt, dass Gefühle wie Liebe und Begehren, Nähebedürfnis, Verschmelzungsfantasien und so weiter zusammenfließen mit Gefühlen der Angst und dann auch Gefühlen von, man ist eigentlich bedroht von der Weiblichkeit und von dem eigenen Begehren. Man fühlt sich auch stellenweise verfolgt und hat dann auch Aggressionen dagegen, weil diese Ambivalenz einen eben so verfolgt. Und bei Pohl fließt das dann in diesem Satz zusammen, Männer hassen Frauen für das Begehren, was sie in ihnen auslösen. Also die in der Regel erleben Männer, also diese Ambivalenz geht so tief, nach seiner These geht so tief in Männer ein, dass die das gar nicht mehr bewusst erleben. Also die erleben gar nicht bewusst Angst vor Frauen oder die erleben eigentlich auch gar nicht bewusst diesen Hass oder so, der da drin liegt, sondern es bleibt die ganze Zeit in so diesem unbewussten Gemisch irgendwie und dann eben in dem Wunsch, das irgendwie stillzustellen und irgendwie loszuwerden. Und finde ich sehr plausiblerweise, sagt er, ist das eben der treibende Faktor hinter der meisten sexuellen Gewalt, weil das eben diese Aggressionen auslöst und das Bedürfnis ist irgendwie stillzustellen, was eben oft dadurch passiert, dass Weiblichkeit nicht nur kontrolliert, und potenziell angegriffen wird, damit sich die eigene Sexualität im patriarchalen Sinn verwirklichen kann, sondern auch, dass eben der Wunsch entsteht, Weiblichkeit mit der eigenen Sexualität zu kontrollieren. Ne? Also damit sozusagen dieser Austragungsort Sexualität sich durchsetzen kann. Und Gefühle und Willen des weiblich identifizierten Gegenübers werden dabei tendenziell ausgeblendet, beziehungsweise missachtet oder sogar aktiv gebrochen. Und Dominanz gegenüber Weiblichkeit ist deswegen für die meisten Männer nicht nur eine Bedingung, um überhaupt sexuelle Lust empfinden zu können. Also das muss wie so eine Grundkonstellation sein, damit man dazu überhaupt fähig ist, sondern das kann eben auch zu einer Quelle der sexuellen Lust selbst werden. Und weil das jetzt alles so sehr dramatisch klingt und es auch um sehr dramatische Sachen geht, ist, glaube ich, nochmal gut darauf hinzuweisen, dass das aber auch was Graduelles ist. Ne? Also dieses Dilemma ist halt was sehr Grundlegendes und hat auch weniger drastische Folgen. Ne? Also, keine Ahnung, Männer unterstellen Frauen oft einen Nähe- und Beziehungswunsch und entziehen sich dann zum Beispiel, statt mit ihnen darüber zu reden, schauen gewaltvoll in Pornografie, um ihr ambivalentes Begehren irgendwie loszuwerden und das nicht mehr spüren zu müssen. Oder verschwinden nach dem Orgasmus direkt aufs Klo, weil sie die Nähe nicht mehr ertragen können. So, das ist alles nicht schön, aber das ist jetzt noch keine konkrete Gewalt. Darin ist aber trotzdem genau dieses Gemisch und genau diese Ambivalenz angelegt, die auch in den meisten Vergewaltigungen, anderen Übergriffen eben in die Tat umgesetzt wird. Und deshalb ist männliche sexuelle Gewalt auch so alltäglich und wird eben nicht von irgendwelchen bösartigen Fremden, das ist ja auch ganz oft so rassistisch externalisiert irgendwie, ne? Das sind irgendwelche Fremde, die machen das, sondern das passiert in der Regel eben im Nahbereich durch Freunde, Partner, Bekannte, Ex-Partner und so weiter. Und ist eben das ganz Wichtige, man braucht keinen bösen Plan dafür. Also dieses, ne, das Bild von diesem bösen Monster ist tatsächlich falsch, aber wie ich es hoffentlich gezeigt habe, heißt das nicht, dass man dann dieses komische, mitleidige Verständnis entwickeln muss für Männer, dass das eigentlich nur so eine Sache von Unsicherheit oder Tollpatschigkeit bei denen ist. Genau, denn wenn es dann um die Konfrontation mit männlicher Gewalt geht, stellt man nämlich ganz oft fest, dass die ganze Chose nämlich eher weitergeht und Männer, selbst wenn sie damit konfrontiert sind, dass es Täterschaft gibt oder dass sie selbst irgendwie in Täterschaft verstrickt sind, geht es eher weiter, weil, und das kann man, denke ich, auch ziemlich gut mit dieser Ambivalenz zeigen, Männer sich ja von so dieser eigenen Ambivalenz verfolgt fühlen auch. Ne? Und deswegen eigentlich sich ganz oft eher als Opfer fühlen, also als Opfer ihrer eigenen Ambivalenzen, ne? Und dann eher so eine Gefühlswelt haben von, oh Mann, zu was ist mir jetzt hier schon wieder geschehen? Irgendwie, keiner hat so schwer wie ich und so. Und das führt auch ganz oft dazu, dass es kein Ungerechtigkeitsempfinden gibt, weil subjektiv ja in diesem Verfolgefilm oder in diesem Ambivalenzfilm die eigene Gewalt auch ganz oft als eine Art von Notwehr empfunden wird. Also als was, zu was man irgendwie getrieben wurde, aber was nicht wirklich aus einem selbst gekommen ist, sondern von der Weiblichkeit ausgelöst wurde. Und das heißt, bei sexueller Gewalt entsteht, wie ziemlich oft bei Männlichkeit, so ein Zusammenhang von Souveränitätsansprüchen und gleichzeitigem Selbstmitleid, was so ständig Ping-Pong miteinander spielt. Und das heißt, wenn Cis-Hetero-Männer also in der Regel eine Konfrontation mit ihrer eigenen Täterschaft erfahren oder das halt mitkriegen, wie das bei anderen Männern passiert, dann gibt es natürlich diese aggressive Rechtfertigung ganz oft in Form von so Victim-Blaming, also dass irgendwie gesagt wird, die Opfer sind selbst schuld. Oder indem man das irgendwie so offen patriarchal rechtfertigt. Also, ne, die hatten das nicht anders verdient oder so. Das gibt es. Aber gerade in der Linken ist das nur ein kleiner Teil und nur die eine Seite der Medaille. Und die andere zeigt eher eine, wo Männer ganz melancholisch, Entschuldigung, und stellenweise fast verzweifelt sind irgendwie, wenn sie irgendwie mit männlicher Gewalt konfrontiert werden und in so eine ganz tiefe Melancholie und Trauer verfallen. Und diese Trauer führt aber, denke ich, auch bezeichnenderweise ganz, ganz selten dazu, dass tatsächliche Empathie mit den Betroffenen entwickelt wird oder sowas wie eine Verantwortungsübernahme. Stattdessen gibt es eine unendlich ziellose Melancholie der Täter. Und ich denke, die erklärt sich darum, dass es eben gar nicht um das Leid geht, was man anderen zugefügt hat, was ja erstmal angemessen wäre, da sowas zu empfinden wie Trauer, Verzweiflung, Wut oder so. Sondern diese Trauer gilt vielmehr den eigenen Ambivalenzen, die spürbar geworden sind und der Prekarität, so der eigenen Souveränitätsansprüche, mit denen man halt gescheitert ist oder mit denen halt irgendein anderer Mann sichtbar gescheitert ist. Das nennt man dann auch schwierig oder traurig, wenn das halt passiert. Und diese Bedrohung, diese ständige Bedrohung des eigenen, der eigenen Souveränitätsansprüche wird aber ja in der Regel selten bewusst erlebt. Und bleibt deshalb unverstanden und soll vor allem, daran haben Männer auch ein Interesse, soll nicht angetastet werden. Und deswegen kreist man in der Regel eher so konsequenzlos darum, um so diese diffuse Reue. Und das wird aber eben genau halt nie konkrete Trauer oder Empathie für andere. Damit wird auch, denke ich, eine Form von Tätersubjektivität fortgeführt. Ne? Weil vorher hat man mit Gewalt dafür gesorgt, dass die anderen keine Gegenüber sein können, indem man ihren Willen und ihre Subjektivität ignoriert oder sogar gebrochen hat. Und jetzt entzieht man sich dem, also dass es andere geben könnte, die wirkliche Ansprüche an einen stellen könnten, und ist so in sich gekehrt und ist auf die Art und Weise weiterhin unverfügbar. Genau. Und da kann man jetzt irgendwie erstmal sagen, dass die betreffenden Männer zu einem Häufchen Elend zusammenfallen, wenn sie mit so diesen Souveränitätsansprüchen und wie prekär das alles ist, konfrontiert werden. Das hat eine gewisse Berechtigung. Also es ist ja wirklich erbärmlich. Aber diese faktische Erbärmlichkeit wird eben ganz oft in so eine demonstrative Erbarmungswürdigkeit dann eben umgewandelt, mit der Kritik abgeschwächt und verdreht werden kann. Dabei wird den anderen dann stets in Aussicht gestellt, dass eine Verantwortungsübernahme irgendwann kommen wird, ganz sicher, sobald man nur stabil genug wäre, um aus der eigenen Täterschaft wirklich Konsequenzen ziehen zu können. Und dieses Versprechen wirkt, denke ich, so oft zu überzeugend, weil sich die Männer das wirklich selbst glauben. Aus diesem Grund mit dieser unverstandenen Ambivalenz und diesem Selbstmitleid, was die Täter aber ganz oft für Empathie halten. Genau. Die Veränderung, und das ist empirisch sehr gut bewiesen, kommt in der Regel fast nie. Also diese Prozesse, wo Täter zur Verantwortung gebracht werden müssen. Da gibt es einen sehr guten Artikel auch in diesem Unrast-Sammelband, der sonst nicht so gut ist, von der Gruppe Besser als Nix. Da berichten die von dem Prozess, da haben die 3 Jahre mit einem Mann gearbeitet und gesagt, am Ende hatte der immer noch keine Empathie für die Betroffenen. Bei mir war es ein Jahr mit diesem Ex-Genossen. Ich würde auch sagen, am Ende, der hat nach wie vor noch nicht mal ansatzweise begriffen, was das überhaupt für andere bedeutet hat, was er da gemacht hat. Genau. Was aber erreicht wird, ist, dass die Frage hinter Verantwortungsübernahme subtil verdreht wird. Ne? Weil aus der eigentlichen Frage, also meiner Meinung nach eigentlichen Frage, was muss ich tun, damit ich und andere nicht mehr so handeln und nicht mehr so handeln können, wird dann nämlich hinterrücks ganz schnell, wie kann dafür gesorgt werden, dass ich nicht mehr so sein muss? Ja? Und damit wird die Konstellation hinter dem Verantwortungsübernahmeprozess total verdreht. Ne? Und das bringt plötzlich die Betroffenen der Gewalt und potenziell halt alle anderen, die irgendein Interesse daran haben, den Täter zu einer Verhaltensänderung zu bringen, plötzlich in die Position, dass die jetzt plötzlich die Hauptverantwortung für die Transformation des Täters übernehmen müssen und vor allem, dass der überhaupt in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen. Und was darauf eben ganz oft folgt, das ist auch zum Beispiel in diesem Besser als Nix Text sehr gut dokumentiert und habe ich auch selbst erlebt, ist ein verzweifelter Versuch, doch noch irgendwie zu diesen Männern durchzudringen und sie von ihrem diffusen Leiden zu retten, damit sie irgendwie endlich Verantwortung übernehmen können. Und das kann aber halt in der Regel nicht gelingen, weil, wie ich hoffentlich gezeigt habe, dieses diffuse Leiden der Rückzugsort der Täter ist, indem sie ihre Souveränität bewahren können, die auch hinter der Gewalt gesteckt hat. Genau. Aber weil das die Täter nach wie vor nicht wirklich als eigene Handlung wahrnehmen, sondern nach wie vor als etwas, was ihnen hauptsächlich geschieht und wo sie irgendwie getrieben sind und so weiter, und nicht als so einen eigenen Anteil, passiert das in so Prozessen eben besonders leicht, dass sich die Verantwortung noch weiter auf andere überträgt. Ja, und dazu vielleicht eine kurze Anekdote. Also wir haben das jetzt nicht ein Jahr lang konsequent versucht, aber ich versucht habe, diesen Ex-Genossen da zu einer Verantwortungsübernahme zu bringen, habe ich vor allem am Ende festgestellt, was für enorme Schuldgefühle ich entwickelt habe und ganz tiefe Gefühle von so Reue und so einem, ich werde der Person nicht gerecht, weil ich kann sie irgendwie einfach nicht erreichen. Ich schaffe es irgendwie nicht, zu ihr durchzudringen, Empathie irgendwie, und die ist so verloren und irgendwie schaffe ich es nicht. Und genau. Und ich habe ganz am Ende von diesem Prozess erst gecheckt, wie sehr ich darunter gelitten habe, einfach mit der Bedeutung dieser Gewalt und ja auch der Drohung, dass das jetzt einfach weitergeht, so allein zu sein. Also weil das bei dem Täter überhaupt nicht anwesend war, sozusagen. Es gab gar keinen Punkt, auf den ich mich beziehen konnte, weil er eben als Gegenüber da so in seinem Leiden verschwunden war. Und Genau, das berichten ganz viele Gruppen, die auch so versuchen, transformative Arbeit mit Tätern zu machen. Das, also in der Regel schlägt das eben fehl. Und ganz oft bleibt bei den Leuten, die versucht haben, die Transformation voranzubringen, ein tiefes Gefühl des Scheiterns und der Schuld. Während die Täter ziemlich oft einen quasi therapeutischen Service für ihre persönlichen Interessen aus dem Ganzen schlagen können. Und ich denke, es handelt sich hier um eine Art von Verkehrung. Entschuldigung, das habe ich eben alles gerade gesagt. Es handelt sich da um eine Art von Verkehrung, die vor allem in häuslicher Gewalt immer wieder auch so sehr konkret als Szenario passiert, nämlich dass Männer Frauen angreifen und dann direkt danach in so ein jammerndes Häufchen Elend zerfallen und dann meistens noch von den Frauen getröstet werden müssen, die sie eben gerade angegriffen haben. Und das ist sozusagen die Grundkonstellation, die da auch wieder passiert. Teile der zweiten Frauenbewegung haben, finde ich, sehr gut genau zu solchen Sachen gearbeitet und haben das als das Phänomen der Umschuldung beschrieben. Und da gibt es ein sehr gutes Zitat von Birgit Rommelsbacher, was ich euch gerne vorlesen würde, die das umschreibt, was da passiert. Zitat: Wut wird in Mitleid verwandelt. Die Gewalt und Verantwortungslosigkeit des Mannes wird zu einem psychischen Problem gemacht, das also nur seine Verletzlichkeit und Bedürftigkeit widerspiegelt, nicht aber eine Machtanmaßung der Frau gegenüber, die zurückgewiesen werden muss. Er hingegen wird dies, also die infantilisierende Sorge, auf die dann oft damit reagiert wird, nur so lange dulden, wie diese Bemühungen sein Selbstkonzept nicht untergraben, dann aber wird er sich entziehen und somit wird der Kampf aussichtslos. Ne? Und das finde ich ist nicht nur eine sehr, sehr treffende Beschreibung von der Psychodynamik dahinter, sondern ich finde diese Sachen aus der zweiten Frauenbewegung vor allem sehr wichtig, weil da gleichzeitig eine Herrschaftskritik dahinter steckt. Also weil es da nicht nur darum geht, dass das eben ziemlich oft von Frauen gemacht wird und das, was natürlich zu tun hat mit Tabuisierung von eigener Gewalt und so einer eigenen Sorgerolle und so, auf die man sich dann wieder zurückzieht, sondern der viel wichtigere Punkt ist, den die in den 80ern gemacht haben, ist, dass das entsteht aus Ohnmacht und aus Fassungslosigkeit. Also weil man dieser Gewalt ausgesetzt ist, und weil es einfach unglaublich schrecklich ist, anerkennen zu müssen, so allein zu sein mit dieser Gewalt und auch mit der Drohung davon, dass die wiederkommen kann, weil Männer kein Verhältnis dazu haben, kein bewusstes. Das führt zu Rationalisierungen und zu Allmachtsfantasien, in denen man sich dann einredet, dass es eigentlich an einem selbst gelegen hätte, wenn man nur nett genug gewesen wäre oder wenn man denen nur das langsam genug erklären würde, dass das ein bisschen doof ist mit der Gewalt oder so, dann würde das aufhören. Und die aber ganz stark den Punkt gemacht haben, dass das überhaupt passiert, hat was mit der Gewalt zu tun und der Ohnmacht und Fassungslosigkeit vor der Gewalt. Genau, jetzt trinke ich kurz was. Und ich würde sagen, genau das, also genau dieses Umschuldungszeug und diese eigentlich Fassungslosigkeit und Ohnmacht ist heute noch genauso am Start, beziehungsweise vielleicht sogar viel stärker, weil es diese konfrontativen Theorien eigentlich gar nicht mehr gibt. Sondern was wir heute haben, ist eigentlich viel eher diese Rationalisierung, die dann als sogar profeministische Theorie oder so Vorschläge verkauft werden. Und das würde ich euch gerne an einem Beispiel zeigen. Weil im Boykott-Magazin in der ersten Ausgabe, das liegt da auch, finde ich, gibt es ein sehr gutes Beispiel, wo man das fast live sozusagen mitverfolgen kann, wie es diesen Umschlag gibt von Fassungslosigkeit in dann so ein ganz komisches, ach, dann ist ja irgendwie, ist das alles in unserer Hand und wir können das ganz einfach regeln. Das ist aus dem Artikel Nice is Flirten. Genau, der Slogan des Magazins ist für Männer und gegen das Patriarchat. Genau, und dieser Artikel geht von so einem Statement aus, das ist irgendwie so, das kann doch nicht so schwer sein. Und am Anfang ist das aber ganz spannend, genau, also wie sich das zeigt, weil ich denke, das Problem ist, dass dieses Männer haben kein Bewusstsein für ihre Taten und kein Verhältnis dazu. Diese Lücke im Bewusstsein wird missverstanden als eine sexualpädagogische Wissenslücke. Also einfach nur was man denen so näher bringen muss oder erzählen muss. Und dann könnten die sagen, also bei Rizzi Malzer mit dem, das ist Tollpatschigkeit. Die wissen es einfach nicht besser. Sind dann ein bisschen doof oder so, aber man kann es ihnen erklären. Das ist immer so ein bisschen das Bild. Und dieser Artikel zum Beispiel fängt halt damit an, dass die Herausgeberin Ulla Wittenzellner davon erzählt, dass sie ständig Scheißerfahrungen macht beim Flirten und dass ihre coolen linken Freunde, dass die Übergriffigkeit doof finden, aber so richtig trauen sie sich dann auch nicht zu, nicht übergriffig zu sein beim Flirten, und deswegen lassen sie es lieber ganz. Weil sie wissen ja nicht so wirklich, wie geht das, ohne übergriffig zu sein. Und das ist eine Verunsicherung, von der sie verständlicherweise ziemlich irritiert ist. Und dann schreibt sie, Zitat, sei einfach kein egoistischer Creep, nimm die angeflirtete Person wahr. Es ist mir fast peinlich, das hier schreiben zu müssen. Und ich finde, das ist auch eine total unmögliche, also was Wittenzellner hier feststellt, ist ja, dass sie in einer total beschämenden, unmöglichen Situation ist, irgendwie. Und wo dieses, das kann doch nicht so schwer sein, eine Fassungslosigkeit eigentlich ausdrückt. Aber auf die Feststellung von dieser Fassungslosigkeit folgt eben keine Triade gegen das Ausmaß von männlicher Gewalt oder irgendwie wütende Aufforderungen, dass sich die Freunde vielleicht mal fragen könnten, was mit ihnen los ist, wenn sie sich noch nicht mal zutrauen, also wenn sie selbst sagen, ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht dann übergriffig bin, könnte sein, irgendwie, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber, ne, irgendwie, also die haben einfach irgendwie so, die geben zu, dass sie kein Verhältnis dazu haben. Und dass einfach so eine große, schwammige Leere in ihnen existiert. Und das wird aber irgendwie nicht kritisch aufgegriffen, sondern das transformiert sich dann in diesem Artikel eben in Flirt-Tipps für Männer, die ihnen sozusagen so an positiven Beispielen zeigen sollen, hey, guck mal, so kannst du es machen, das funktioniert irgendwie. Also der Artikel selbst besteht dann aus ermutigenden Tipps zum nice Flirten. Genau. Und das heißt, man erklärt plötzlich, also man erklärt plötzlich Männern Flirten, nicht übergriffiges Flirten, so wie man so kleinen Jungs erklärt, dass sie nach dem Sandkastenbagger auch fragen können und nicht sofort zuschlagen müssen. Das ist aber leider notwendig. Also Zitat auch aus dem Artikel, das ist leider notwendig, sagt sie. Und ich finde, daran sieht man ganz gut, der Artikel bleibt bei diesem, das kann doch nicht so schwer sein, aber die Funktion davon hat sich ganz grundsätzlich geändert. Also am Anfang hat das kann doch nicht so schwer sein, eine Fassungslosigkeit ausgedrückt, und jetzt drückt das kann doch nicht so schwer sein, einen pädagogischen Optimismus aus, ne? Also es kann nicht so schwer sein, ich erkläre denen das kurz, dann wird sich das Problem geben. Und ich glaube, diese infantilisierende Fantasie, die finde ich, hat Rizzi Malzahn auch, finde ich, ziemlich gut zusammengefasst, als sie mal ihre Methodik als Schimpfen und dabei Händchen halten beschrieben hat. Also so stellt sie sich transformative Prozesse mit eben gewaltausübenden Personen vor. Und da, denke ich, steckt auch so richtig gut dieses Bild drin von Feministinnen müssen so die verständnisvollen Mütter oder Freundinnen sein, die halt so den etwas trotteligen, unreifen Männern so ein bisschen erklären müssen, wie ihre eigenen Gefühle eigentlich funktionieren. Aber dann, ne, dann läuft das. Und ich glaube, also meine These wäre, dass die Ahnung der Abgründe, die hinter dem fehlenden Verhältnis von den meisten Männern zu Täterschaft allgemein und zu ihrer Täterschaft im Besonderen warten, die Angst vor den Konsequenzen, die man daraus eigentlich ziehen müsste, und das Wissen darum, welche enormen emotionalen, zeitlichen und weiteren Kosten ja in der Regel auf einen zukommen, wenn man die Konfrontation wagt. Das ist ja im Ende, also das ist ja ganz oft eine riesen Shitshow und ein super Kraftakt, sich damit zu konfrontieren. Die werden so verleugnet, würde ich sagen, und positiv umgedeutet. Und da, das ist, glaube ich, ein Hauptmotiv hinter dem falschen Verständnis für männliche Gewalt, was in der Linken herrscht. Und das wird größtenteils von Feministinnen auch oder von manchen Feministinnen formuliert. Damit habe ich durchaus ein Problem, was hoffentlich klar geworden ist. Aber aber die versuchen, also die wissen wenigstens, dass das ein Problem ist. Und stellen sich überhaupt diese Frage, auch wenn ich mit ihren Antworten nicht zufrieden bin. Und vor allem sind die meiner Meinung nach, das habe ich hoffentlich auch dargestellt, sind die in einer ziemlich beschissenen Position und in einer ganz oft in einer total verlorenen Position. Deswegen würde ich gerne zum Ende hin den Hauptfokus auf die Männer richten. Es sind eben die Männer, die diese Täterstrategien halt nicht bewusst, aber die ziehen die durch. Ne? Die ziehen sich in diese bewusste Reue zurück und so weiter. Und eben nicht nur die konkreten Täter, sondern selbst wenn Männer nicht unmittelbar übergriffig sind, teilen sie diese Souveränitätsansprüche und diese Ambivalenz mit den Tätern. Und deswegen verfallen auch Männer, die nicht selbst übergriffig sind, im Angesicht von Täterschaft ganz oft auch in diese Melancholie, weil die sich mit der bedrohten Souveränität der Täter identifizieren und der Angst vor weiblicher Macht und Sexualität, die auch darin angelegt ist und die dann den bedauernswerten Tätern so zum Verhängnis geworden ist. Und das macht Männer ganz betroffen, wenn das passiert. Weil das könnte ihnen ja auch passieren. Und was in solchen Fällen, denke ich, manifest hervorbricht, ist bei vielen kritischen Männlichkeitsgruppen latent anwesend. Also ganz viele kritische Männlichkeitsgruppen haben so ein ganz waberndes Kreisen um so ganz diffuse Schuldgefühle. Es geht nie konkret um Täterschaft, aber man hat ein schlechtes Gewissen und das ist ja auch irgendwas wert. Genau. Und so eine wirkliche Auseinandersetzung mit zum Beispiel konkreter Schuld, wo man selbst übergriffig war oder halt einfach Teil von so Männerbund- und Täterschutzdynamiken ist, das passiert eben ganz oft nicht, sondern so Gruppen sind ganz oft so melancholische Trauergemeinden, in denen Männer eben sich gegenseitig für ihre Ambivalenzen bedauern, ohne die halt konkret anzugehen. Und ich würde sagen, individualpsychologisch sind das Ersatzhandlungen. Also man macht was, um was anderes nicht machen zu müssen. Also es drängt sich eigentlich was auf, aber genau das macht man nicht, sondern man macht irgendwas anderes. Als Praxis, als linke Praxis ist das, würde ich sagen, ist das eine Form von institutionalisierten passiven Täterschutz, dass das so ist. Und wenn irgendwie dieses Verhältnis zur Täterschaft anerkannt wird, dann wird das ganz oft in diesem Bild von wir sind irgendwie alle arme Sünder. Also plötzlich finden dann Männer zu Jesus, wenn es immer um Konfrontation geht und sagen dann, ja, aber man darf jetzt auch nicht so hart sein und vor allem ich als Mann darf ja jetzt nicht aktiv werden, weil wenn ich jetzt aktiv werde, dann würde ich ja irgendwie sagen, ich bin besser als der andere Mann, aber irgendwie sind wir ja alle Täter. Und dann wird das auf so eine komische, diffuse, abstrakte Ebene gehoben. Also es gibt profeministische Gruppen, die haben auch Statements rausgegeben, da steht das wörtlich so drin, ne? Also sie können die Täter aus ihrer Gruppe nicht rausschmeißen, weil dann würden sie ja sagen, dass sie die besseren Männer sind. Ne? Und wir sind alle irgendwie Täter. Und das ist dann so eine abstrakte Schuld, die überhaupt nichts mehr bedeutet, mit der man dann eben auch wieder nichts macht, also außer Täterschutz organisieren. Genau. Und damit wird eben vor allem halt gesorgt, dass Männer sich eben nicht bewusst organisiert und beständig irgendwie mit Männlichkeit oder Rape Culture irgendwie auseinandersetzen müssen. Und in der Regel ist eben ein weiterer Punkt, dass eben diese Selbstinfantilisierung und auch so eine demonstrative Lauchigkeit irgendwie so im eigenen Aktivismus, also dass so dieses Lost-Sein, was die Täter auch haben, dass das auch ganz viele Männer so als ganz Grundkonstellation in ihrem Verhältnis zu Feminismus einfach haben. Ne? Also das ist so dieses, oh ja, ich weiß ja auch nicht, ist alles so schwierig, ich suche ewig, komme nirgendwo an, muss nie Konsequenzen ziehen, sehr praktisch. Und das ist immer dieses, also das Bild mit dem Hündchen, das ist aus einem fantastischen Artikel von Bilke Schnibbe, der heißt Kritische Man-Babies. Und da geht es so darum, wie Männer ganz, was für Vorteile die auch aus dieser Selbstinfantilisierung ziehen. Ne? Weil das immer so ein, man kann immer sagen, man wäre guten Willens gewesen, aber man kann es irgendwie den Feministinnen ja auch nicht recht machen und man weiß ja auch nicht so wirklich. Und das führt eben in der Regel dazu, dass Männer so lange betreten im Weg rumstehen oder halt irgendwelche, ja, so halb sinnlosen Sachen machen, bis eben die Betroffenen oder Feministinnen einfach frustriert aufgegeben haben. Und dann kann man irgendwie sagen, ja, war irgendwie alles widersprüchlich und kompliziert, aber ich wollte ja eigentlich irgendwie. Und so kommt man ja dann eben sehr gut daraus. Und zieht auch einen Vorteil aus einem fehlenden Vertrauen, was man sich auch hart erarbeitet hat, so in der Linken. Genau. So. Und ich würde sagen, das sind alles Formen von aktiven, passiven und strukturellen Täterschutz. Struktureller Täterschutz, würde ich sagen, ist, dass man eigentlich eine Situation verteidigt, in der man wissen müsste, was das eigentlich heißt, dass in der Linken Verhältnisse herrschen, in denen Männer einfach damit durchkommen, dass sie kein Verhältnis zu Täterschaft haben. Und das wird einfach akzeptiert und weiter aufrechterhalten. Das wäre meine Definition von strukturellem Täterschutz. Und ich glaube, das liegt ganz extrem da drin. Und 90%, 95% der profeministischen Praxis macht das auch weiter, würde ich sagen. So, deshalb, was folgt daraus? Also was ich nochmal gerne sagen will, diese feministischen Positionen, die ich falsch finde, die ich heute kritisiert habe, die entstehen aus einer Position der Fassungslosigkeit und davon, dass man ziemlich auf verlorenem Posten steht. Das heißt, die positiv-pädagogische Sorge um die Sexualität des Mannes und sein melancholisches Seelenleben und das melancholische Seelenleben der potenziellen Täter sind vor allem Ausdruck und Folgen einer faktischen männlichen Vorherrschaft, in der die sich das halten können und sich auch erlauben können. Und ich denke, das sollte man irgendwie erstmal anerkennen, dass das so ist. Und dass Männer in der Regel feministische Kritik höchstens dann akzeptieren, wenn sie angenehm prickelt, aber eben keine, die wirklich wehtut und schon gar nicht solche, die die Macht hätte, sie auch dann zu einer Veränderung zu bringen, wenn es ihnen nicht gerade genehm ist oder sie pädagogische oder therapeutische Vorteile daraus ziehen können. Und genau diese Macht ist aktuell aber kaum vorhanden. Und ich denke, das ahnen auch die meisten Feministinnen und Pro-Feministinnen. Und deswegen geht es auch um Macht- und Kräfteverhältnisse, würde ich sagen. Denn dieses falsche Verständnis für männliche Gewalt entsteht aus einer Rationalisierung, wie ich hoffentlich gezeigt habe, der eigenen Ohnmacht. Weil angesichts der heutigen Marginalität der Linken und der sehr stabilen männlichen Dominanz darin ist es in den allermeisten Fällen eben undenkbar geworden, eine konsequente und organisierte Konfrontation mit Täterschaft von Cis-Männern einzufordern. Und viele feministische Positionen, eben vor allem die zu männlicher Gewalt, sind, denke ich, der theoretische Ausdruck dieser praktischen Unvorstellbarkeit. Genau. Man will eben möglichst anschlussfähig sein. Das sind dann auch vielleicht, selbst wenn man sich das nicht bewusst rechtfertigt, denke ich, geht es da auch um strategische Entscheidungen. Man will eben möglichst anschlussfähig sein und erwartet, vollkommen zu Recht in den meisten Fällen, dass das scheue Reh linker Cis-Hetero-Mann gar nicht erst kommen oder sofort wieder innerlich aussteigen wird, wenn die Kritik nicht mehr ja eben passend genug erscheint. Und deswegen entsteht, glaube ich, immer wieder so eine Fantasie, dass man Männern so ihre irrationalen Bedrohungsgefühle nehmen könnte und sie auf anderem Weg erreichen könnte, ohne so ihre ganze Abwehr so hervorzurufen. Und wie ich heute hoffentlich gezeigt habe, steht gerade hinter sowas wie sexueller Gewalt ein realer Anspruch auf männliche Souveränität und der ist untrennbar verknüpft mit der Angst vor weiblicher bzw. feministischer Macht und Autonomie und damit dem Ende der eigenen Vorherrschaft und dem Ende der eigenen herrschaftlichen Ignoranz. Und diese Ängste kann man Männern nicht nehmen, weil es Aufgabe von Feminismus ist, diese Ängste wahr werden zu lassen. So, was tun? Zum Schluss. Meine Devise wäre, sich vor allem gegen Männlichkeit statt für Männer zu organisieren und auch die eigenen Ansätze darauf auszurichten. Also man hat es einfach mit einer männlichen Vorherrschaft zu tun, die auch aus, wie ich jetzt gesagt, also hoffentlich gezeigt habe, so in rationalisierter Form auch so Positionen bestimmen und aus eben dieser Vorherrschaft entstehen. Und mit der, denke ich, darf man keinen Burgfrieden schließen, und das sollte man nicht, sondern die muss aktiv und auch organisiert gebrochen werden. Und ich muss dafür nicht daran glauben, dass Männer sich verändern können. Ich muss ihnen auch nicht hinterherrennen wie verzogenen Kindern. Sondern ich weiß, dass Männer sich ändern können, wenn ihnen dafür andere Bedingungen gesetzt werden. Und Männlichkeitskritik, denke ich, braucht man dafür. Und die braucht man als feministische Macht. Und die muss organisiert werden. Und Männlichkeit muss man dafür weder erkunden noch umsorgen oder schon gar nicht stärken. Sondern eben organisiert und institutionalisiert sollte Männlichkeit immer wieder zum Problem gemacht werden, zu dem vor allem die real existierenden Männer ein bewusstes und politisches Verhältnis einnehmen müssen. Und wenn Cis-Männer darin nicht reaktionär im doppelten Sinne sein wollen, müssen sie bereit sein, männerbündischen Strukturen ihrer herrschaftlichen Ignoranz gerade in Bezug auf Täterschaft in den Rücken zu fallen. Und dafür müssen sie halt selbst auch feministische Ansprüche vertreten und leidenschaftlich auch gegen eigene und eben die von anderen Männern Anpassungs- und Abwehrtendenzen vorgehen. Denn wie die autonome Feministin Ingrid Strobel das mal sehr schön gesagt hat, Zitat, die emanzipatorischen Kämpfe von Feministinnen bedürfen nicht so sehr der männlichen Genossen, die sich für ihre Freunde halten, als der männlichen Genossen, die bereit sind, zum Feind des Mannes zu werden. Danke, dass ihr zugehört habt. Thank you. Okay, okay. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass so viele von euch noch Lust auf Diskutieren haben. Wir haben überlegt zusammen, dass wir auch die Diskussion aufnehmen wollen, was dann dazu führen würde, dass ich nochmal so grob Fragen auch nochmal wiederhole, damit hier auf der Aufnahme drauf sind. Das heißt, eure Stimme sollte eigentlich sowieso nicht auf der Aufnahme drauf sein. Wenn ihr aber sicherstellen wollt, dass ihr auf der Aufnahme nicht drauf seid, dann könnt ihr einfach die Organisatorinnen, also könnt ihr einfach nochmal zur Theke gehen und da Bescheid sagen, dann werdet ihr von der Aufnahme gestrichen. Ich hoffe, das ist in Ordnung so für euch. Okay, genau, ich würde jetzt gerne nochmal den Raum öffnen für genau, halt Diskussionen, aber erstmal vielleicht auch noch Verständnisfragen. Also weil war ja doch viel vielleicht und vielleicht gibt es einfach nochmal was, wo ihr nochmal nachhaken wollt oder was, wozu ich nochmal ein bisschen was sagen soll, dann gerne jetzt. Ja, ich warte nochmal kurz. Okay, ja, stellen wir eine Frage. Also dieser Ex-Genosse als Beispiel, den du erzählt hast, ja. Und da hast du ja gesagt, ihr habt irgendwann festgestellt, oder du hattest den Eindruck, da hat überhaupt keine Empathie stattgefunden und so. Ja. Wie hast du das festgestellt? Ist das einfach nur, er war weiter so in dem Rumlaufen, oder? Ja. Okay, genau, also du hast die Frage gestellt nach dieser Anekdote mit dem Ex-Genossen und wie wir das festgestellt haben, dass der keine Empathie hatte. Wir haben uns in verschiedenen Abständen mit dem getroffen und es war einfach immer wieder, dass wir ihm wie so ganz kleinteilig erklären mussten, was überhaupt seine Gewalt bedeutet hat, irgendwie. Also der wusste das einfach nicht mehr. Und er war dann ganz oft ganz gestresst davon, zum Beispiel, wenn er Leute gesehen hat, von denen er wusste, die wissen das zum Beispiel, dass er das gemacht hat. Aber der hatte überhaupt keine, also es ist einfach ganz deutlich geworden, dass er überhaupt keine Einschätzung dafür hat, warum finden die das so oder so. Oder warum wollen Leute, dass ich jetzt nicht mehr in bestimmten Orten bin oder so. Der wusste, er muss sich irgendwie daran halten, war natürlich Pro-Feminist und so, hat ja auch zu ganz vielen Themen gearbeitet, außer zu Täterschaft. Hatte aber auch so die üblichen Bücher dazu gelesen und wusste deswegen so, was formal richtig ist. Aber man hat einfach ganz deutlich gemerkt, er hat eigentlich überhaupt keinen Zugang dazu, was das bedeutet. Und das war ganz, ganz mühsame Arbeit, ihm das so mit ihm durchzugehen irgendwie. Warum Leute sich unwohl damit fühlen, zum Beispiel, dass er das gemacht hat oder so. Und er hat auch immer wieder zu uns gesagt, er fühlt sich ungerecht behandelt von uns irgendwie, weil wir ihn nicht auf Augenhöhe behandeln, weil wir doch eigentlich an einem Strang ziehen. Und dann mussten wir ihm immer erklären, du hast was gemacht aus dem, weswegen wir was gegen dich haben, auch wenn wir dich nicht irgendwie allgemein als Mensch irgendwie so verurteilen. Und wir müssen annehmen, also dass du auch ein Interesse daran hast, vielleicht, selbst wenn dir das nicht bewusst ist, das zu decken. Und dagegen müssen wir auch vorgehen. Und das war wie so einfach nicht da. Und das musste man ihm wie so aufzählen. Und das immer wieder. Einfach. Und genau. Also wir haben ihn nur zu dem Punkt gebracht, wo er eingesehen hat, dass er das nicht kann und dass er eigentlich eine Therapie machen muss. Aber also das ist auch zerlaufen, der Prozess. Das Umfeld war nicht einbindbar und so. Und der ist vor kurzem auch wieder auf einer Veranstaltung aufgetaucht und hat dann nicht verstanden, warum er jetzt gehen muss und so. Also das ist, ja. Schließt das direkt daran an? Oder? Nee, aber du kannst auch einfach eine eigene Frage stellen. Ja. Ich war vor ein paar Tagen auf einer Konferenz und dann ging es in der Diskussion auch ganz viel um so die Inszenierung als kritischer Mann und Vertreter von kritischer Männlichkeit, um sich eben vor Kritiken der eigenen Geschlechtsidentität zu schützen. Und dann hat ein Genosse erzählt, so ja, diese kritische Männergruppe, die eben vor allem dieser Genossen, denen es dann ging, die beziehen sich dann ja auch immer ganz viel auf die Texte von Kim Foster, um zum Beispiel zu sagen, naja, hier, ich bin so kritisch, dass ich mich mit der Kritik an kritischer. Also wie geht man, ich meine, es zeigt ja, wie krass so diese Abwehr von Verantwortung funktioniert und wie kann man da intervenieren adäquat? Außer Weine. Was, also ich, keine Ahnung. Also genau, du hattest gefragt, wie kann es nicht immer wieder dazu kommen, dass Männer auch die Kritik und dann auch die kritische Kritik der Kritik und so weiter irgendwie immer wieder integrieren, um so als die Kritischen und damit die Besseren dazustehen. Ich glaube, am besten kommt man damit klar, indem man einfach sich nicht für deren Selbstinszenierung so wenig wie möglich interessiert und in der eigenen Praxis und Theorie und Analyse einfach immer am Maßstab von feministischer Kritik bleibt und der Frage, was heißt das denn oder was folgt daraus irgendwie, weil die können mir viel erzählen oder also... Genau, und das liegt halt ja nicht sozusagen einfach nur in der Sache, sondern Leute können ja richtige Sachen sagen und das als Schild, also genau wenn man sich auf mich bezieht, sagt man immer richtige Sachen, will ich damit sagen. das war aus Versehen eitel. Also Leute können ja auch irgendwie was Vernünftiges sagen oder was Vernünftiges vorhaben und wenn dir das aber zufällig denen immer genau in den Momenten einfällt, wo es einfach nur darum geht, irgendwie zum Beispiel darüber herzuziehen, dass man sich diese Fragen überhaupt stellt und dann sagt, ja, die kritischen Männlichkeitsgruppen, das ist alles Bullshit. Und damit will man eigentlich rechtfertigen, dass man irgendwie auf dem Theorie-Herrensofa einfach die ganze Zeit sitzt und so über alles so ein bisschen rumkrittelt und damit eigentlich nur so seine eigene so, das betrifft mich nicht, rechtfertigen will, dann ist das halt scheiße. Und wenn die Leute das Gleiche sagen, damit was Vernünftiges machen, dann ist das was Vernünftiges. Also ich glaube, da kommt man nicht raus, außer indem man versucht, sozusagen sich immer daran festzubeißen, um was es einem selbst geht oder um was es gehen sollte und Männer damit zu konfrontieren, wenn sie das nicht machen oder wenn sie halt irgendwie weitere Auswege suchen. Aber dass sie das machen, das ist leider so. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde das, ich werde verrückt auch immer wieder bei dieser Arbeit, weil ich habe das Gefühl, ich kann fast keinen Satz aussprechen, ohne direkt danach zu sagen, das heißt jetzt aber nicht und dann irgendwie halt irgendein Schlupfloch zu benennen, was man jetzt aus dieser Position sich bauen kann. Weil ich glaube, das geht fast immer irgendwie. Und ich versuche es halt möglichst wenig zu machen, aber genau. Und deswegen versuche ich immer stärker, das ist mir zumindest so aufgefallen jetzt in letzter Zeit, dass in meinen Positionen es halt in letzter Zeit immer stärker halt einfach um Macht- und Kräfteverhältnisse geht, weil das, man kann das nicht einfach herschreiben, dass das so ist. Also ich hatte mal den Streit auch mit einer Redakteurin, die hat gesagt, naja, aber das können die doch immer noch nicht machen einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie soll ich in der theoretischen Position, kann ich nicht festlegen, dass die das machen oder dass die daraus was Gutes machen oder so. Die werden die Freiheit haben, das wieder zu verdrehen und sich zu entziehen und ich kann nur möglichst wach gegenüber sein und möglichst wenig so Angriffsfläche bieten, glaube ich. Aber das ist einfach auch eine Frage von Macht, glaube ich, und von Konfrontation. Unbefriedigend, aber ich glaube, das liegt in der Sache. Ja, ich warte noch mal kurz. Eins. Noch wer? Dann will ich zuerst dich nehmen. Ja, genau. Hier vorne, genau. Schwarze Jacke. Ich würde einmal sagen, ich fand den Vortrag sehr gut und auch sehr reflektiert. Ich wollte einmal kurz ansprechen, dass ich glaube, relativ viele Positionen von recht vielen Menschen ausgenutzt werden können, besonders in der linken Szene. Ich glaube, das sieht man besonders in Berlin, werden recht viele Sätze, Vorträge oder so halt einfach nur als Positionspapier einmal rausgegeben von manchen Leuten und das dann reell zu reflektieren oder irgendwie ein Bewusstsein, das eigene Bewusstsein zu hinterfragen oder eigene Entscheidungen zu hinterfragen, ist relativ schwer. Das Einzige halt, weil was tun, hätte ich halt irgendwie noch gerne noch einen Input von euch gekriegt, was eure konkrete Vorstellung davon wäre, aber ich hätte halt als Idee halt ganz einfach nach Prinzipien und Werten zu urteilen und halt ganz offensichtlich und ganz objektiv sind diese Handlungen passiert und passieren auch weiterhin und diese Handlungen gibt es halt Konsequenzen zu geben, egal welche Einsicht diese Person hat. Auch egal wie scheiße unsere Gesellschaft sei und wie wir alle beigebracht worden sind, müssen diese Handlungen ganz einfach Konsequenzen haben und dann kann man halt parallel noch Aufarbeitungsarbeit schieben, aber jede Handlung sollte ganz einfach nach unseren Prinzipien und Werten halt Strafe finden und das auch für Gerechtigkeit und das als Priorität zuerst und ich finde die Aufklärungsarbeit relativ gut, weil es gut darstellt, dass sehr viele Menschen, besonders in der linken Szene, glaube ich, dazu tendieren, weil sie ja fürs Richtige kämpfen, davon auszugehen, dass das, was sie tun, das Richtige ist. Ja. Dazu kann ich gerne was sagen. Genau, also nur nochmal für die Aufnahme, du hattest irgendwie davon gesprochen, dass die Leute gerne viel sagen oder Positionspapiere schreiben und dann, was daraus entsteht, immer nochmal so eine andere Sache ist. Und es eigentlich gut wäre, wenn man sich vor allem auf so eine eigene Haltung oder so eigene Werte irgendwie beziehen kann und dann einfach sagt, bestimmte Handlungen haben einfach Konsequenzen. So. Oder du hast jetzt, glaube ich, auch von Strafe geredet. Und da würde ich dir voll zustimmen. Also ich glaube, was es halt braucht, sind wirklich durchgesetzte auch Organisationsprinzipien und auch inhaltliche Standards. Und die kann man eben nicht moralisch voraussetzen. Also was in der Linken vor allem herrscht, ist ja eine antisexistische Moral. Und zu der wird sich bekannt. Also man sagt einfach, man findet das gut. Es ist aber nichts wert. Oder sehr, also es ist nicht nichts wert, aber es ist sehr wenig wert irgendwie, würde ich sagen. Und dementsprechend sind auch die Sanktionsmechanismen. Also wenn dann irgendwie das passiert, was halt immer passiert, also es sind total männerbündische Strukturen oder Männer werden übergriffig, dann ist das alle sind total betroffen, alle sind total überrascht, weil irgendwie man halt nicht so die Gemeinschaft der Gerechten und der Guten ist, die du jetzt auch benannt hast. Dann ist das auch so ein total individualistisches, das sind dann so gefallene Engel oder so, ja auch ganz oft, die der eigenen Gemeinschaft irgendwie verloren gehen, dann die Täter. Und ich glaube, dem gegenüber dafür plädiere ich dann halt immer, müsste man sowas wie Bedingungen und Standards organisieren können. Und das würde zum Beispiel auch bedeuten, sowas umzudrehen, wie wir nehmen irgendwie erstmal alle ungesehen, voraussetzungslos wenn dann einer übergriffig wird, dann gucken wir vielleicht mal, dann werfen wir ihn vielleicht raus, sondern dass man eher andersrum sagt, man hat allen Grund anzunehmen, dass es diese Probleme gibt. Und dass vor allem Männer ein Problem sind, die kein Verhältnis zum Beispiel zur Täterschaft haben. Und daraus, finde ich, kann man sehr berechtigterweise ableiten, dass man sich mit Männern, die kein Verhältnis zur Täterschaft haben und keins dazu haben wollen, also die noch nicht mal die Notwendigkeit sehen, dass man sich mit denen nicht organisiert und mit denen nichts zu tun haben will. Das ist, finde ich, eine vollkommen legitime und einfach eine konsequente Position. Und wenn man sich das erarbeitet hat, dann kann nämlich genau das passieren, was du genannt hast, dass man einfach Konsequenzen ziehen kann. Und da würde ich dir aber dann, also da würde ich andere Worte wählen, ich würde nicht von Strafe sprechen. Ich finde, niemand muss bestraft werden. Ich will niemanden moralisch bestrafen und ich will auch niemanden so strafrechtlich, also so wie der bürgerliche Staat, du hast was 5 Schlimmes gemacht, also brauchst du jetzt auch eine Strafe von 5, dann ist das irgendwie wieder okay. Sondern ich habe einen etablierten gemeinsamen politischen Anspruch, der zum Beispiel sagt, übergriffige Typen, also Männer sollen halt nicht übergriffig sein und wenn sie es sind, dann haben die dafür Verantwortung zu übernehmen und sie sollen es vor allem, also man muss ein Vertrauen darin haben, dass sie es nicht wieder tun zum Beispiel. Und wenn das nicht passiert, wenn Leute sich dem entziehen, wenn Leute das aktiv angreifen, unterlaufen oder so, dann sind das nicht meine politischen Feinde, aber es sind Opponenten, also es sind Gegner einfach irgendwie dann und dann muss ich mich auch gegen die organisieren und gegen die vorgehen. Und das gibt es aber kaum. Bis gar nicht in der Linken, sondern eben halt nur diese Moral. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Willst du nochmal direkt was darauf sagen? Ja. So, schützenswert erstens, ich will gar nicht von eigenen Werten sprechen, sondern ich glaube halt, man muss erstmal übergreifend, wie du halt auch meinst, so pro-feministische Gruppen, also 80% davon, haben eine sehr interessante Auffassung, wie sie damit umgehen wollen und auch in der Linken ist das so. Deswegen müsste es, glaube ich, erstmal so ein Core-Werte, Prinzipien, Funktionen von so einem sollte halt erstmal keinerlei Übergriffe geben und auch sehr viel Verhalten, was auch im Alltag per se nicht so problematisch ist, spiegelt schon sehr viel Verhalten, oder spiegelt schon mal das Bewusstsein der Person wider. Aber abseits davon würde ich auch gerne so eine Analogie zum Rassismus-Thema ziehen, weil ganz einfach sehr lange, besonders in der deutschen linken Szene, das sind die Nazis da drüben, die haben das Problem. Das sind die Täter sozusagen des Rassismus, war besonders in den letzten Jahren halt diese Idee von per se leben wir in einer Gesellschaft und in Umständen, welche halt rassistische Vorurteile in uns institutionalisieren und verbreiten. Also wir wachsen damit auf, das heißt, diese gilt es zu hinterfragen, genau so ein Bild muss es halt auch zum Sexismus geben und dann auch beide halt konkrete Konsequenzen, wie diese Konsequenzen dann aussehen und wie man sie nennen mag. Genau. Aber ich glaube, also weil du jetzt nochmal gesagt hast, da, das ist auch so wie bei Rassismus, da muss man allgemein auch irgendwie gucken. Also ich bin da voll bei dir, genau, ich würde es halt, und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass du es am Ende nochmal gesagt hast, es muss dann aber schon konkret sein. Ne? Also weil ich finde, auch bei Rassismus geht mir das eher viel auf den Keks, ehrlich gesagt, wenn dann so weiße deutsche Linke ganz viel in so einem, oh ja, irgendwie bin ich auch Teil davon und deswegen muss ich mich irgendwie schlecht fühlen, sondern und sich dann halt relativ wenig fragen, wie geschehen denn die konkreten rassistischen Ausschlüsse zum Beispiel? Was heißt denn das für unsere Organisation? Sondern das ist ja auch ganz oft so ein total moralisch innerliches Ding irgendwie ist, dass man sich gegenseitig vor allem bestätigen will, dass wir es alle gut meinen und so. Und damit kann man, finde ich, also als organisierte Linke ziemlich wenig anfangen. Und führt auch dazu, dass man sich dann halt organisatorisch, also immer wieder so diese Idee eher entsteht, man tut sich nur noch mit denen zusammen, die sich reflektiert haben und die so innerlich gut sind. Und ich finde, das muss gar nicht sein, sondern man muss sich mit denen zusammentun, die ein ernsthaftes Interesse haben, diese Auseinandersetzung zu führen und überhaupt eine Notwendigkeit sehen, diese Auseinandersetzung zu führen. Und was halt tricky ist, ist, dass ganz viele Leute, die mit diesem Vokabular hantieren und so diese antirassistische oder antisexistische Moral so vor sich hertragen, die haben ja gar kein Interesse an der ernsthaften Auseinandersetzung. Die benutzen das ja hauptsächlich, um das von sich fernzuhalten und einfach sagen zu können, hey, so, ich will nichts damit zu tun haben, aber ich find's gut irgendwie. Das ist ja so die Funktion davon. Und deswegen ist mir das halt so wichtig, dass man diese Sachen einfach organisieren muss und auch diese Standards organisieren muss. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man eine Auseinandersetzung einfordert, aber man muss die auch voranbringen halt. Ne? Genau, aber das wäre ja was, was pro-feministische Gruppen zum Beispiel sehr viel mehr machen könnten. Ne? Dass es mehr ein Verständnis von Täterschaft zum Beispiel irgendwie gibt. Und das wäre jetzt noch so eine Frage, welche Kompromisse geht man dann ein und so weiter. Aber wenn es für dich okay ist, würde ich dafür sorgen wollen, dass jetzt nicht so ein Zwiegespräch, also dass wir uns jetzt nicht so an dem Punkt so festbeißen. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Ist okay? Cool. Dann, genau, du hast dich noch gemeldet. Gibt es noch eine andere Meldung? Dann würde ich erstmal dich nehmen, wenn es okay ist. Ja, und dann würde ich dich nehmen. Du kommst dann dran. Versprochen. Was heißt die konkret? Also da führt man jetzt eine Quote ein, führt man jetzt keine mal Vorgesprächen, irgendwie fragt man jetzt so jeden, hey, warst du mal ein Täter und hast du darüber reflektiert? Und dann sagen alle, nein, nein, nein, aber ja, ja, ja und und dann, keine Ahnung was, machen alle Täter das, was sie gelesen haben und fragen, und kann ich jetzt zurückkommen? Das ist jetzt ja schon ein halbes Jahr, dass ich ausgeschlossen bin und dann verhält man sich in diesem strukturellen Orga-Ding und alle denken jetzt, das Schema F bringt's. Und also so, ich glaube, ich so ein bisschen immer dann so einen Kotzen kriege, weil ich sage, also ich denke immer, es gibt doch keine Blaupause. Also ne, es ist, jede Situation ist eigen und das muss man anerkennen. Man muss anerkennen, auf wen das trifft, wer das ausgeübt hat, bla bla bla. Es gibt nicht die Blaupause Awareness, es gibt nicht die Blaupause Täterarbeit oder irgendwie sowas, sondern dass ich immer mehr dazu tendiere, inzwischen diesen, so ein Ding von, ich erwarte eine feministische Haltung. Also ne, ob man das jetzt Awareness-Arbeit nennt, Unterstützungsarbeit, bleibt nur am Ende so unterm Strich ist es ja eigentlich, dass es so alle irgendwie gleich meinen so. Und da bin ich wirklich so, ich erwarte jetzt eine Haltung. Ich will mich mit den Leuten organisieren, die eine Haltung, ein Verhalten und einen Umgang zeigen. Ja. Und daran merke ich, was also genau. Nochmal so ein bisschen, also dieses was. Ja. Genau, also du hast jetzt ein Plädoyer gehalten von so, dass man jetzt nicht so das Standardprogramm irgendwie machen könnte, nachdem man so formalistisch entscheiden kann, okay, ne, was weiß ich, haben alle mal einen Rolf Pohl-Text gelesen, das sind die Guten irgendwie so. Oder irgendwie Rolf Pohl-Lückentext irgendwie so als Aufnahmebedingung oder irgendwie sowas. Sondern dass man sich auch auf die konkreten Situationen einlassen muss. Was finde ich gerade bei der Gewalt natürlich stimmt. Trotzdem finde ich, lohnt es sich, Gedanken darüber zu machen, wie kann man diese Haltung auch fördern? Also nicht das einfach nur das als so individuelles Vermögen der Einzelnen so anzunehmen oder so einzufordern. Und wie kann man das auch provozieren? Und meine Erfahrung würde schon sagen, wenn man zum Beispiel Männer dazu zwingt, sich mit Täterschaft auseinanderzusetzen und das darüber hinausgeht, dass man mal nett über den Rolf-Pohl-Text quatscht oder so, dann merkt man eigentlich ziemlich schnell, was die für Probleme auch damit haben oder wenn halt einfach Situationen durchgesprochen werden oder so. Oder also setz mal irgendwie die Typen von irgendeiner Politgruppe an, an den Auftrag, ein Konzept zum Beispiel zur Täterarbeit zu entwickeln. Das ist in der Regel eine Katastrophe und das ist aus Gründen eine Katastrophe irgendwie. Und da könnte man dann noch zum Beispiel sagen, was ist hier los? Warum geht das nicht? Oder warum läuft das so scheiße? Oder und dann könnte man, finde ich, sich daran auch so ein bisschen abarbeiten, an so diesen Problemen, die passieren. Und dann hoffentlich zu irgendeinem Stand kommen, wo man sagt, das ist eine stabile Basis, auf der wir uns vertrauen können. Also wo sich auch, was du jetzt gesagt hast, wo sich eine Haltung auch erwiesen hat irgendwie. Genau, und ich glaube, das ist nicht nur so, also bei dir klang das jetzt so ein bisschen, was ich, also ich kann dein Plädoyer so gegen Formalismus total verstehen, heißt aber nicht, vielleicht wolltest du das auch gar nicht sagen, dass das so alles so ein Einzelfall ist und dass man so keine allgemeinen, also ich glaube, man kann schon allgemeine Standards setzen, man kann ja auch dogmatisch sein bei bestimmten Sachen, würde ich sagen. Wenn man eben wach dafür ist, dass eben genau das nicht passiert, was du jetzt gesagt hast, ne? Dass das irgendwie sowas ist, was Leute auswendig lernen oder so und dann, genau, aber weiß ich nicht. Also wenn es ein allgemeines Wissen um Täterstrategien zum Beispiel in jeder linken Gruppe gäbe, hätte man nochmal eine ganz andere Basis, um über Sachen zu diskutieren, selbst wenn die Leute nicht dahinter stehen zum Beispiel. Man hätte es viel leichter, die Scheiße sofort zu benennen, die da passiert, zum Beispiel. Auch gegen deren Willen. Also selbst wenn die da nicht dahinter stehen, das ist zum Beispiel, finde ich, eine sinnvolle Sache, weil man dann einfach mehr Macht und Möglichkeiten hat. Ja. Du mit der Kappe und der roten. Bei mir sieht's rot aus, aber du weißt, wer du bist. Extrem irritierend. Okay, vermutlich hat sich der Mensch vorher gemeldet, sage ich jetzt einfach mal googeln. Dann hieß eine andere Person vor, habe mich gefragt, was soll das? Ich habe es nicht verstanden und mich irritiert es extrem, mich kindert auch. Okay, ich lasse es jetzt einfach mal und wollte eigentlich was, was ich eigentlich sagen wollte zu der Person hier weiter am Fenster, die Frage von vorhin. Da ist mir eingefallen, ich mache sowas dann ganz gern, wenn ich merke, das ist immer wieder so die gleiche Schallplatte auflegen und Mensch kapiert es trotzdem nicht, dass ich mich auf eine konkrete Situation beziehe. In der Situation, die liegt vielleicht noch nicht lange zurück, wo das gerade passiert, haben sich Menschen extrem schlecht damit gefühlt, mit deinem Verhalten, was du ausgelöst hast, was du bei denen ausgelöst hast. Und das ist dann vielleicht auch ein guter Anknüpfungspunkt, wenn so Diskussionen immer wieder am Rande verlaufen. Und ansonsten auch die Frage, okay, wenn ich merke, es fruchtet alles nicht und es passiert immer wieder dieselbe Diskussion, finde ich, kann eine Gruppe auch die Frage stellen, ey, wie viele Ressourcen wollen wir eigentlich in so, in so eine Arbeit mit quasi Tätern reinbringen? Was dann ohne Programm vielleicht auch an die Grenzen kommt, gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, die ganzen Ressourcen anders einzusetzen. Okay. Ja, danke, danke für deinen Beitrag. Zum ersten Punkt, wollte dir nichts Böses. Ich versuche bei Diskussionen tendenziell nach meinem sicherlich manchmal falschen Urteil erstmal Leute drankommen zu lassen, die öfter in anderen Diskussionen untergehen oder weniger oft drankommen, dann versuche ich die vorzuziehen. Vielleicht ist mal mein Urteil falsch. Genau, das tut mir. Okay, ja, genau. Dann liegt der Fehler vielleicht bei mir und meinem Urteil. Genau, aber zu einem anderen Punkt, den du gesagt hast, ja, also genau, sehe ich genauso. Genau, und die Ressourcenfrage, die du angesprochen hast, die finde ich auch wirklich wichtig. Da gibt es auch wieder einen sehr guten Text auch von Birke Schnibbe darüber, der heißt Verräter müssen gehen, Vergewaltiger müssen können bleiben, über jetzt diesen Johannes Domhöfer-Fall. Wo Birke, finde ich, ziemlich gut irgendwie diese Ressourcenfrage und diese Machtfragen halt stellt und, finde ich, zu einem sehr plausiblen Urteil halt kommt, dass ganz, ganz viele von diesen Täterarbeitsprozessen, die jetzt auch in der letzten Zeit in der Szene gelaufen sind, dass die viel früher hätten abgebrochen werden müssen oder gar nicht erst begonnen hätten sollen, wenn die Leute sich Rechenschaft darüber abgelegt hätten, wie viele Ressourcen haben die eigentlich, was sind eigentlich deren Kapazitäten, können die das überhaupt realistisch irgendwie leisten oder da irgendwas erreichen? Weil was eben in der Regel passiert, ich weiß nicht, ob du das genauso gemeint hast, ist halt, dass unfassbare Kapazitäten irgendwie da reinfließen, halt diesen Tätern hinterher zu rennen und vor allem die Betroffenen ziemlich leer ausgehen dabei. Oder halt einfach unglaublich wenig irgendwie auch einfach in so Strukturarbeit reingegeben wird. Und ich glaube, das ist genau eine sehr legitime Frage, die man sich stellen kann, ob man im Zweifel immer Gegentäter, also ich würde im Zweifel immer Gegentäter entscheiden. Was nicht heißt, dass man es immer irgendwie lassen soll oder gar nicht erst probieren soll oder so. Aber wenn man sich realistische Perspektiven darüber macht, dann sollte man das, denke ich, machen. Und wenn man transformative Prozesse probieren will, das machen auch die Gruppe Besser als Nix, macht diesen Punkt, finde ich, ziemlich gut auch in diesem Artikel, dann sollte man ganz von Anfang an irgendwas festlegen, zum Beispiel wir gucken in 2 Wochen nochmal oder 2 Monaten oder so, sagen sie. Und dann guckt man, wie weit man gekommen ist. Und wenn sich dann nicht gezeigt hat, dass das irgendwie auch nur ansatzweise in eine gute Richtung, dann lässt man das auch sofort wieder. Also, dass man schon, wenn man das schon macht, dass man wach dafür ist, halt, dass das passieren kann. Genau. Ich sehe dich, aber du warst jetzt schon mehrmals dran, deswegen will ich nochmal gucken, wer sich jetzt noch melden will. Ja, ich sehe dich auch. Jetzt nicht? Okay, dann werde ich dich nehmen. Ja, heute war die eine Folie, die bei mir echt viel angeregt hat, wo du Verkörperung, ich habe es gerade nicht mehr direkt vor den Augen, ich rufe sie auf. 4 Stufen, ne? Ja. Und in dem Kontext habe ich halt auch nochmal echt viel über Misogynität nachgedacht und das ist mir wie Schuppen von Augen gefallen, so wie krass ich auch in meine strukturelle Misogynität in mir trage, so auch wenn die mir extrem unangenehm ist. Vielleicht ähnlich auf dem Punkt, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, wir sind alle rassistisch geprägt und wir reproduzieren das. Und das war halt auch, glaube ich, ein richtig krasser Tapf, als dann meine Gedanken losgegangen sind und ich darüber nachgedacht habe, ja, ich habe ein Bewusstsein, patriarchale Gesellschaft, ja, ich habe ein Bewusstsein, kritische Männlichkeit, aber ich habe das immer so klein geredet, ich bin da, ja, da gehe ich mit, aber ich möchte niemandem was Böses. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wann man Situationen, wo ich Grenzen überschritten habe, wann man Personen, wo ich einer weiblich gelesenen Person wehgetan habe. Und das war automatisch in meinem Kopf, war gleich das Einzelfalldenken. Das war bloß nicht mir selber eine strukturelle Misogynität zusprechen. Und da wollte ich mich einfach für bedanken, weil das hat nochmal vieles ausgelöst. Ich glaube, darum geht so was tun. Ich glaube, so, das ist diese misogynen Automatismen sabotieren. Ohne zu wissen, was das heißt. Das sind jetzt 3 große Wörter aneinandergereiht, aber das halte ich gerade so nah. Ja. Mhm. Ja, danke. Also du hast ja jetzt auch nochmal so von, wie du so während dem Vortrag auch gemerkt hast, wie so eigene misogyne Anteile oder auch so Erinnerungen irgendwie hochgekommen sind. Und ich glaube, es ist halt ganz wichtig, nicht bei dieser Erkenntnis irgendwie so, das hatten wir vorhin auch eben kurz, da so abstrakt stehen zu bleiben. Also irgendwie so dieses, ganz allgemein bin ich irgendwie auch Teil davon, ne? Sondern idealerweise halt so, wie du das jetzt auch angedeutet hast, halt in den konkreten Situationen und auch ganz konkret bei sich selbst irgendwie auch zu spüren und dann vielleicht auch einfach so davor zu erschrecken, weil das ist halt bei diesen Sachen so, die verschwinden nicht, weil man die schlecht findet oder weil man die ablehnt oder so. Man kann sich ja nicht einfach gegen die entscheiden, aber es ist ja auf der anderen Seite aber ein ganz wichtiger Schritt, das überhaupt an sich wahrnehmen zu können. So. Und dann zum Beispiel davor erschrecken zu können oder darüber traurig zu werden oder darüber wütend zu werden oder so und das nicht mehr sein zu wollen, zum Beispiel oder so. Und genau deswegen ist so ein innerlicher Moralismus total kontraproduktiv, weil der, und das steckt auch in diesen ganzen feministischen Positionen so drin, dass da bewertet wird nach der Intention. Also ist das böse gemeint? Das ist sozusagen der Maßstab. Aber das, so funktioniert das nicht, sozusagen, irgendwie. Sondern es ist, glaube ich, viel besser, eine eigene Widersprüchlichkeit und Verstricktheit anzuerkennen und dann Verantwortung für die zu übernehmen und das Beste irgendwie daraus zu machen. Und das heißt nicht, dass ich keine misogynen Gedanken mehr haben darf oder nicht mehr misogynen. Ich muss irgendwie so lange über meine Privilegien meditieren, bis ich keinen misogynen Impuls mehr habe. Nee, es geht vor allem darum, dass ich die irgendwie was daraus machen kann, dass ich sie vor allem nicht in die Tat umsetze irgendwie und dass ich Konsequenzen daraus ziehe, die idealerweise gegen das Patriarchat gehen. Und ich glaube, das wird von so einem Moralismus eher verhindert halt auch, ne? Und auch deswegen habe ich, das ist ein weiterer Grund, warum ich auch was dagegen habe, so gegen diese technischen Lösungen von Flirt-Tipps und so, weil das, das sind technische Bearbeitungen, die eigentlich weiter verhindern, dass Männer überhaupt zu diesem Punkt kommen, sich als misogyn zu erleben, weil sie technische Skills beigebracht kriegen, wie sie das irgendwie formalistisch umgehen können möglichst, dass sie sich so erleben müssen. Deswegen danke für deinen Vortrag und freut mich sehr, dass es das bei dir ausgelöst hat. Also auch, wenn es nicht schön ist für dich, aber genau. Veronika. Was mir bei deinem Vortrag so permanent so als Gedanke gekommen ist, dass wir ja so im Patriarchat so Scham als ganz interessanten Mechanismus haben. Also, dass eben Opfer von sexueller Gewalt sich schämen müssen, aber nicht die Täter. Und das ist halt eine aktive Verlagerung von Verantwortung auf die Opfer. Aber so wie du das dann halt auch beschreibst, haben wir so quasi diese bei diesen linken kritischen Männern so diese Vorwegnahme, dieses Schamgefühl oder halt auch dieser Melancholie, aber ohne dass da halt ein Verarbeitungsprozess stattfindet und halt, aber das eben so durch dieses sich quasi präventiv schämen, um sich von Verantwortung freispringen. Ich meine, die sind ja trotzdem übergriffig und trotzdem sind es dann ja die Opfer, die irgendwie sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Und wie gehen wir damit als radikale Linke? Also ich, bei mir kommen halt einfach nur, und das hatte ich jetzt schon bei meinem letzten Tag, einfach immer nur so Frustration und Hilflosigkeit geradezu. Und vor allem halt auch so diese Frage, wie geht man damit um, wenn eben das Subjekt unserer Kritik so resistent ist und so viele Barrieren aufgebaut hat. Ja, genau, du hast nochmal, ich mach's nochmal für die Aufnahme, diesen Aspekt mit Scham irgendwie, ne? Und dass du durch so diesen Umschuldungsprozess halt ganz oft die Betroffenen oder potenziell Betroffenen halt so die Schamgefühle haben. Und dass in dieser kritischen Männlichkeit das so klassisch ist, dass es so eine abstrakte, allgemeine, schon immer vorweggenommene Scham eigentlich gibt, die dann aber eigentlich nie dazu führt, dass so die realen Übergriffe zum Beispiel gelassen werden oder so. Und was man dagegen macht, weil es einen fassungslos macht. Also ich glaube, ein erster wichtiger Schritt ist, das anzuerkennen, dass das so ist. Also und wie fassungslos das einen macht. Und dann, das habe ich heute so ein bisschen versucht, fände ich es sinnvoll anzuerkennen, wie in den Arsch gekniffen man da sozusagen ist, anzuerkennen, dass das, was mit der Tätersubjektivität oder mit männlicher Gewalt zu tun hat, diese vorweggenommene Scham an falscher Stelle, weil es ist ja die Frage, für was schämen sich eigentlich die kritischen Männer? Das ist ja meistens eine ganz abstrakte Scham, irgendwie zum männlichen Geschlecht zu gehören. Und ich würde sagen, das ist auch ganz oft so dieses Selbstmitleid mit, man scheitert irgendwie so an diesen eigenen Widersprüchen. Aber da tut man sich halt vor allem selbst leid und nicht die Leute, die an so diesen Widersprüchen und vor allem halt den gewalttätigen Lösungsversuchen von denen irgendwie zu leiden haben. Und also meine Taktik sozusagen wäre erstmal das Wissen verbreiten, dass das passiert, warum das passiert irgendwie und dann idealerweise darauf hinarbeiten, dass man sich das nicht mehr bieten lässt irgendwie. Und das ist halt wiederum eine Organisations- und Machtfrage. Also dass man dann halt, man müsste halt in der Position sein, denen dann sagen zu können, okay, ne, also man kann auf dich einfach nicht vertrauen oder man kann da nicht nichts mit dir anfangen und man kann, ich lasse mich davon auch nicht mehr so ins Boxhorn jagen, sondern ich kann oder wir können dich auch jetzt so kritisch damit konfrontieren. Genau, aber diese Macht gibt es fast nicht und diese Kritik gibt es fast nicht und das ist zum Verzweifeln und sehr frustrierend, aber also zumindest ich mache deswegen den Scheiß, also damit sich das halt ändert, möglichst irgendwie. Ich glaube, eine andere, was Schlaueres kann ich dazu nicht sagen, leider. Du hattest dich gemeldet und hattest dich, glaube ich, bis jetzt noch gar nicht gemeldet, deswegen. Ich habe meine Gedanken noch nicht so ganz sortiert, aber genau, ich glaube, der Punkt, der mir noch so ein bisschen fehlt oder gefehlt hat, ist so ein bisschen dieses, dass sich ja unsere Überzeugung nicht nur daran festmacht, wie wir uns gegenseitig verhalten, sondern auch darin, wofür und wie wir kämpfen und auch welche Kämpfe wir ernst und als revolutionär ansehen, also in dem Sinne, ob wir jetzt antipatriarchale, antikoloniale Kämpfe als revolutionär zentrale Kämpfe für die Befreiung aller ansehen oder nicht. Und es gab so, also ich finde zum Beispiel gibt es so eine, dieses Konzept von Allyship, was ich sehr kritisch finde, wo halt sowas suggeriert wird von, es gibt so Leute, die kämpfen für ihre Befreiung und dann gibt es die Leute dahinter, die ihnen den Rücken stärken. Und es gibt zum Beispiel so Texte von so indigenen Gruppen auch, die, also das ist jetzt ein Text, den ich gelesen habe, es gibt sicher mehrere Positionen dazu, die diesen Begriff von Komplizenschaft halt einbringen. Und Komplizenschaft halt als etwas begreifen, wo sich gemeinsam, also wo gemeinsam Angriff passiert. Und das finde ich halt auch schon einen wichtigen Punkt darin, quasi nicht nur, also weil zum Beispiel, als du vorhin gesagt hast, es geht nicht darum, nicht mehr misogyn zu sein, würde ich sagen, es geht eigentlich schon darum, wenn wir miteinander kämpfen wollen. Also im Sinne von, natürlich können wir nicht von heute auf morgen alle unsere verinnerlichten Unterdrückungsmechanismen abbauen, aber man muss sich ja schon ernster fragen, wie irgendwie Kämpfe auf Augenhöhe stattfinden sollten, wenn wir uns gegenseitig nicht ernst nehmen darin. Genau, deswegen wollte ich nochmal diesen Begriff von Komplizenschaft hier einwerfen, weil ich finde, auch im gemeinsamen Kämpfen, auch im gemeinsamen Angreifen ist Potenzial da, um so Sachen miteinander auch aufzubrechen, weil man sich an dem Punkt halt gemeinsam ernst nimmt und Seite an Seite halt für die gemeinsamen Ideen einsteht. So. Und ich glaube, das passiert nicht unabhängig auch von Reflexion und so und von Bildung vor allem. Ich finde, Persönlichkeitsarbeit ist auch jetzt nicht dazu Begriff unbedingt gefallen. Ich finde auch Persönlichkeitsarbeit, glaube ich, da können wir auch von anderen Bewegungen wie der kultischen Bewegung lernen, dass das halt einfach elementar ist, auch was so auf diese Ernsthaftigkeit von Kämpfen angeht. Genau, das wollte ich nur einmal noch so mit einbringen, weil das auch so was ist, was mich manchmal beschäftigt, weil manchmal auch diese Konzepte von so Awareness und so, wo einfach versucht wird, strukturell irgendwie was anzubieten, halt dann irgendwie in dem Moment nachvollziehbar ist, aber halt dann trotzdem oft die kollektive Verantwortung so ein bisschen, ja. Ja, vielen Dank. Kann ich mich ganz vielen nur anschließen. Ich wiederhole es nochmal, also ich versuche es zusammenzufassen. Du kannst mir dann sagen, ob du relativ zufrieden damit bist. Also du hast es so gemeint, du hast dich so darauf bezogen, dass ja viel so dieses Allyship-Konzept oft hochgehalten wird, dass es so eine Gruppe gibt, die kämpft und die andere steht so dahinter und macht den Daumen hoch so ungefähr oder stärkt halt so den Rücken. Und hast dann so dieses Konzept eigentlich von so Komplizenschaft auch nochmal so vorgestellt und dass man eben auch in und mit gemeinsamen Kämpfen eigentlich so Solidarität irgendwie auch schaffen kann, indem man auch ja halt Sachen zusammen angreift und sich auch dabei und darin auch verändern kann. Ist das, ist das okay, das so ungefähr zusammenzufassen? Ja, ein bisschen sehr kurz gefasst, genau. Also ich würde dir da total zustimmen, genau. Und ich glaube, deswegen muss diese Organisationsfrage halt, die hat sozusagen das Problem, dass man das nicht einfach voraussetzen kann halt. Ne? Also diese Komplizenschaft, das wäre ideal. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sozusagen in den gemeinsamen Kämpfen auch Solidarität zu entwickeln. Und deswegen ist das, glaube ich, auch gar nicht so eine schlechte Idee, wenn Typen zum Beispiel sich einfach erstmal zum Beispiel mit männlicher Gewalt einfach konfrontieren und mal was dagegen machen. Und dann werden die notwendigerweise auch mit sich selbst konfrontiert sein, zum Beispiel darin. Leider hat man eben halt auf der anderen Seite ganz oft das Problem, dass sie halt die Voraussetzungen nicht so wirklich mitbringen, um so diese Kämpfe so wirklich gut verlässlich solidarisch miteinander zu kämpfen. Und deswegen geht es halt, das meinte ich so mit so diesem doppelten Kampf um Bedingungen. Ne? Also man braucht irgendwie, man muss sich Bedingungen setzen können, auch als Bewegung nach innen sozusagen für die gemeinsamen Kämpfe. Und man muss aber natürlich irgendwie als Bewegung auch um die Bedingungen kämpfen, also die gesellschaftlichen Bedingungen, die auch die Herrschaftsverhältnisse halt hervorbringen und reproduzieren und so weiter. Kann ich mal einen Nachtrag, weil also zum Beispiel finde ich halt, dass ganz oft so Symptombehandlung versucht wird zu machen und jetzt um ein Beispiel konkret zu nennen, ist halt so, wenn das Angebot gemacht wird, okay, es gibt eine feministische Gruppe, die organisiert was und dann werden Cis-Männer vielleicht auch eingeladen oder Eigeninitiativ laden sich ein, um zu kochen und so. Und dann finde ich so, ja, dann kann das schon vielleicht mal passieren, so, ist auch gut, kochen sollten wir eigentlich alle. Aber dann finde ich halt, da müssen wir uns eigentlich generell Gedanken machen über so, wie gehen wir mit Care-Arbeit als Ganzes um, also was ist so unsere Sichtweise auf verschiedene Arten von Arbeit, weil das, also manchmal nervt mich, dass wir an dem Punkt dann aufhören und so sind, so okay, dann machen wir das so und dann ist irgendwie alles gut so und eigentlich müssen wir einfach ganz andere Verständnisse entwickeln, das meine ich, eigentlich braucht sowas, es klingt vielleicht ein bisschen sowas Ganzheitlicheres, wo wir halt einfach uns so angucken, okay, also wie können wir diese Sichtweisen, die wir alle verinnerlicht haben, als Ganzes auch aufbrechen, so. Das ist nur um ein konkretes Beispiel dafür zu nehmen. Also du hast jetzt nochmal ein Plädoyer dafür gemacht, so in auch so konkreten Sachen, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, Retroarbeit bei bestimmten Aktionen zu übernehmen, zum Beispiel von Cis-Männern, dass das eigentlich nicht ausreicht, sondern dass man sich eigentlich dann auch immer das Gesamtverhältnis dahinter anschauen müsste und wie man halt kollektiv auch wirklich anders damit umgeht. Genau, voll. Und die Unzufriedenheit damit kann ich sehr gut verstehen. Und ich glaube, die ist halt auch ein Produkt von diesem fehlenden Vertrauen, was ich vorhin gemeint habe, was Männer sich ja auch erarbeitet haben. Also ich glaube, dieser Allyship-Ansatz ist ein ganz großes Ergebnis davon, dass die Erwartungen so niedrig sind, dass Feministinnen halt froh sind, wenn die wenigstens mal kochen und ein bisschen putzen oder so. Und das ist natürlich nicht schlecht, also hast du ja jetzt auch gemeint, ne? Aber das ist natürlich eigentlich viel zu wenig. So. Und passiert als beständige Praxis sowieso so recht wenig. Also ich weiß nicht, wie das hier in Berlin ist, aber also in Leipzig ist das auch so, ne? Auf Monis Rache hat sich ein Betreuungskollektiv gegründet von Cis-Männern, die sind nach wie vor zu wenig irgendwie. Der Rest hat sich nur gegenseitig erzählt, was sie alles gerne machen wollen und dann nichts gemacht. Und bei Monis Rache, also wo eigentlich das Thema männliche Gewalt ja einem ins Gesicht springt, ist meines Wissens keine Gruppe entstanden, die irgendwas zu männlicher Gewalt macht. Also ein paar haben Vorträge organisiert oder so, was nicht nichts ist, aber genau, das ist ja leider auch relativ systematisch, dass das so läuft. Okay, gibt es noch eine Meldung hier da vorne? Wir vielleicht noch so ein Thema bei männlicher Gewalt, was ich manchmal so als emotionale Gewalt irgendwie bezeichne. Ich war mal in so einer Arbeitsgruppe, die eigentlich auch feministisch und links ist und da kam es halt irgendwie bei zwei Fällen so vor, dass halt dann irgendwie quasi so romantische Beziehungen oder so entstehen, die dann irgendwie letztendlich aber irgendwie so ein bisschen Gaslighting-mäßig, was natürlich dann irgendwie wie so ein Konsens, ja, also ist ja natürlich auch Sexualität spielt da eine Rolle, die ja so ein vermeintlicher Konsens ist, aber wonach dann aus den, was auch immer für Formen von Beziehungen das waren, dann die Frauen rauskamen und halt irgendwie ziemlich fertig einfach waren und das auch nicht so richtig benennen konnten, weil es ja oft auch dann die Wahrnehmung auch verdreht wurde von Seiten der Männern, die dann halt quasi feministisch sind und womöglich durch ihr Beziehungskonzept sogar die Sexualität der Frau befreien und irgendwie da sonst was für Wohltäter sind. Und dann halt aus dem Kollektiv halt die Frauen rausgehen, weil sie das nicht mehr ertragen können, aber es auch nicht benennen können. Und gleichzeitig, das ja heißt ja, okay, Beziehungszeugs, Romantik, das gehört ja ins Private. Und natürlich auch nicht dann mit den Kollektivmenschen dann unbedingt das ausbaden wollen, aber halt einfach sich emotional missbraucht fühlen und dann fernbleiben, das aber auch nicht richtig benennen können, sich schämen, an der Wahrnehmung zweifeln. Und ich frage, und dann halt dann im Kollektiv vielleicht irgendwie schon die Frage ist, wow, jetzt sind schon zwei Flinter verschwunden und sagen auch, es wird zwar angeboten, wir können, dass die nicht da sind, aber es ist ja dann auch so ein Gefühl von, okay, es wird nicht validiert, meine Wahrnehmung. Was ja dann keine, es ist dann keine körperliche Gewalt in dem Sinne, aber es ist halt trotzdem auch an der Identität, an der eigenen Existenz ja sehr krass zerstörend und was ja irgendwie auch eine Stufe oder eine Schiene ist, also vor allem bei Männern, die halt sehr feministisch oder so unterwegs sind und dann halt dieses ganze Vokabular können und nach außen auch sehr gut reden, sehr gut scheinen, also vielleicht sogar Frauen und Flinter viel sogar unterstützen, Aufnahmen machen, Recordings oder wie auch immer. Wie geht man da, also wie könnte man da irgendwie umgehen? Ja, danke. Du hattest jetzt nochmal den Fokus darauf gelegt. Das ist auch eine sehr, sehr richtige Anmerkung, dass das natürlich nicht nur um körperlich durchgesetzte sexuelle Gewalt irgendwie geht bei männlicher Gewalt, sondern ganz oft auch so um intime Gewalt oder emotionale Gewalt einfach, die in Beziehungen stattfindet. Und du hattest so Sachen wie so Gaslighting und so angeführt, also wo so systematisch auch oder ja im Effekt zumindest systematisch auch die Wahrnehmung und das Vertrauen in die eigenen Gefühle von Leuten halt auch zerstört wird. Und ich glaube, das muss man auch ernst nehmen. Vor allem genau muss man das auch ernst nehmen, gerade bei so kritischen Männern, weil das oft subtilere Formen von halt Gewalt sind. Und ich glaube aber, dass halt ein Verständnis von männlicher Gewalt auch so ein bisschen das, was ich heute vorgestellt habe, durchaus dabei helfen kann, das zu verstehen, was da passiert. Weil ganz oft bei dieser intimen und emotionalen Gewalt ja auch dieses Ding ist, dass die Beziehung wird auf eine Art und Weise geführt, dass das Gegenüber nicht als Gegenüber vorkommen kann. Und das heißt, das wird dann irgendwie gemanagt oder so zum Beispiel. Ne? Und dann will dieses Gegenüber irgendwie eigene Ansprüche stellen und Gefühle geltend machen. Und dann lässt man sich aber gar nicht darauf ein, sondern argumentiert so lange darüber, ob das technisch überhaupt ein legitimes Anliegen zum Beispiel ist oder so, bis das so weg ist oder so. Oder bezieht sich so lange, reitet so lange auf so einem komischen gewaltfreie Kommunikationsscheiß von, ja, das hast du so wahrgenommen, das war für mich aber irgendwie anders. Und also selbst wenn es so ist, kann man irgendwie ernst nehmen, dass das für die andere Person scheiße war und dann halt sagen, ja, also offensichtlich, keine Ahnung, wollte ich nicht, aber so laufen ja diese Sachen ganz, ganz oft. Und ich glaube, dagegen hilft hoffentlich auch ein Verständnis und eine Wachheit für halt emotionale Gewalt. Und halt, dass, wenn es so in Politgruppen vor allem oder in Politzusammenhängen ständig zu diesen intimen Verbindungen kommt, dass das halt auch ein Problem sein kann, ganz oft irgendwie. Ne? Und das da, genau. Und einfach immer da, also ich würde einfach immer da so die Red Flag hochziehen, wo Typen unverfügbar sind, einfach für die Emotionen und Anliegen von anderen. Und das können die auf ganz viele Arten und Weisen erreichen. Aber das ist meistens halt das Problem. Und also subtilere Formen gehören auf jeden Fall dazu und sollten auch irgendwie analysiert werden. Und man sollte sich auch überlegen, was macht man irgendwie dagegen. Also wie kann man in solche Sachen so eine Reflexion quasi so ein bisschen reingeben? Weil wie man das in Kollektive also reingeben kann? Wie man das benennen kann. Also wenn jetzt so eine Arbeitsgruppe ist, da sind dann schon zwei Flinter verschwunden, die Männer sind noch da, die haben gar nicht, also so ein Scheinverständnis oder wissen, also verstehen es gar nicht. Und so wie kann man das besprechen? Ja, das ist doch krass, oder? Also da sind zwei Flinter weg und... Also was denken die Typen darüber? Sie sind jetzt einfach weg. Also oder? Frauen haben psychische Probleme, das hat ja nichts direkt mit denen zu tun, die haben vielleicht was getriggert oder also so irgendwie so, es hat halt immer irgendwelche Ausreden, das ist ja nicht mit denen zu tun. Genau, aber wenn man sich ganz offensichtlich so wenig dafür interessiert, was irgendwie bei anderen Leuten abgeht und wenn es Andeutungen oder das hört sich ja so an, dass das irgendwie mindestens Anzeichen, wenn nicht sogar explizite Vorwürfe an irgendeinem Punkt auch mal gab. Und die, oder? Ja. Also, dann weiß ich nicht, muss man sich mit denen streiten oder sie direkt rauswerfen halt. Also, weil, wenn die das nicht interessiert, also das ist nicht nur, dass die eine falsche Haltung dazu haben, die haben ja noch nicht mal den Anspruch, überhaupt eine Haltung dazu zu haben. Also Interesse ist dann zum Beispiel, dass sie dann verstehen würden, dass sie halt mal bei irgendeiner Räumlichkeit dann auch mal sich zurücknehmen würden. Ja, genau. Und vielleicht mal nicht erscheinen würden, genau. Weil sie sind ja wohl tätig. Ja, genau, aber daran finde ich, kann man immer, also deswegen ist dieses Verständnis ganz gut, weil man dann immer sehen kann, wessen Interesse ist das eigentlich gerade? Und das hört sich so an, als ob die halt konsequent ihr Interesse verfolgen. Was müssen sie erfüllen, um in Ruhe gelassen zu werden und ihr Ding weiter durchziehen zu können irgendwie? Und wenn sie konfrontiert werden, dann wollen sie eine Lösung haben, die eine formale und technische ist, wo sie sich eben auch nicht wieder wirklich mit irgendwas konfrontieren müssen, sondern ihnen sozusagen gesagt wird, was weiß ich, ne, technisch macht das und das ein bisschen anders, okay, das kann ich machen, das kann ich erfüllen, Hauptsache ich muss nicht selbst drüber nachdenken. Und bei denen wäre schon mein Problem, dass zwei Leute gegangen sind und es Vorwürfe mal gegen die gab in irgendeiner Weise und die das anscheinend nicht näher interessiert, außer auf so einem Level von, sag mir bitte, was ich richtig machen kann. Also schon allein in diesem, sag mir bitte, was ich richtig machen kann, steckt so eine krasse Ignoranz darüber, was da anderen Leuten passiert ist und dass es da erstmal was gibt, was die erstmal checken müssten. und was ihnen nicht einfach jemand anders so erklären kann oder so und was sie auch nicht technisch bearbeiten können. Und allein darin, denke ich, kann man deren Problem aufzeigen. Und dann kann man versuchen, die damit zu konfrontieren und dann Konsequenzen daraus ziehen, wenn es nicht klappt. Also halt die rausschmeißen oder gehen zum Beispiel. Ja. Okay. Ich gucke nochmal rum. Okay, ihr wart beide schon mal, deswegen warte ich nochmal kurz, ob sich jemand meldet. Du warst nämlich, glaube ich, noch nicht. Ja, genau. Dann will ich erst dich mitnehmen und dann machen wir nochmal euch beide und dann. Ich hatte die Frage, ob du schon mal mit dem Term Missverständnis irgendwie zu tun hattest, weil das war das Wort, was bis jetzt bei allen Fällen von sexualisierter Gewalt, die ich in der linken Szene erlebt habe, aufkam. Und ich wollte auf diese Slide zurückkommen von Infantilisierung oder Tollpatschigkeit. Das war irgendwie eine Frauen- oder feministische Gruppe, die sozusagen den Täter ein bisschen infantilisiert oder das kleinredet. Und ich wollte fragen, ob du da irgendeinen Zusammenhang siehst in quasi den Täter nur unschuldig Tollpatschigkeit oder sowas zu unterstellen und diesen großen Missverständnis, was es angeblich zwischen Frauen und Männern gibt, was auch in der linken Szene immer wieder aufkommt. Also dieser Term Missverständnis, den habe ich einfach jedes Mal erlebt und ich wollte fragen, ob du damit auch Erfahrungen gemacht hast. Ja. Also genau, das ist einfach eine Riesenunverschämtheit halt. Also weil das ist halt ein bisschen dieses Ding, was ich meinte, Männer lügen nicht, wenn sie sagen, das war doch gar nicht so gemeint von mir. Aber genau das ist das Problem. Also die müssen sich das eben nicht böse vornehmen oder so. Und das ist genau das ist das Problem, dass die gar keine Wahrnehmung oft dafür haben, was da für Scheiße passiert und ihnen Leute das erst sagen müssen. So, und sie dann sagen können, oh, interessant, ja. Und dann haben die so ein, dann haben die meistens ein Verhältnis dafür, als ob ihnen ein Glas Milch halt umgefallen wäre. So ein bisschen so, oh ja, ich mal wieder irgendwie. Also, und da würde ich auch wieder sagen, da ist schon allein das Problem, was die für ein Nicht-Verhältnis einfach dazu haben, dass das passiert ist. Und dass sie einfach von Anfang an setzen, dass das nichts wirklich mit ihnen zu tun haben kann, dass das passiert ist. Sondern das muss irgendwas, das so Lost in Translation oder ist irgendwas so ein bisschen doof gelaufen oder so, das einfach von vornherein ausgeschlossen. Genau, also was das mit ihnen zu tun hat. Und jeder Mann ist halt verdächtig, der sich überhaupt nur dem Verdacht verweigert, dass was mit ihm zu tun haben könnte. Oder er vielleicht auch einfach ein Interesse an der Gewalt halt hatte. Und dieses Gerede von Missverständnis hat bei den Typen halt damit zu tun, dass darin einfach ihre Tätersubjektivität zum Ausdruck kommt. Also dieses, die wissen nichts von sich irgendwie. Und das sollte sie eigentlich zutiefst beunruhigen. Aber da wird immer wieder so drüber gebügelt. Und bei dem linken Umfeld, dann hat das was, glaube ich, mit diesen Rationalisierungen zu tun. Also, dass das so brutal ist, dieses, die machen das einfach und die wissen das noch nicht mal wirklich, dass sie das machen. Und das ist so ein Abfuck und das ist so eine Scheißarbeit, denen hinterherzulaufen und denen das so beweisen zu wollen, dass es viel einfacher ist, auch für einen selbst, diese Fantasie anzunehmen von, vielleicht wusste der das wirklich nicht. Vielleicht ist der einfach ein bisschen doof. Das ist ja so ein bisschen das, was Rezi Malzahn sagt. Vielleicht sind das einfach Trottel. Ne? Also vielleicht sind das einfach so ein bisschen sozial, ne, unfähige Leute. Man muss denen einmal erklären, hey, so nicht. Dann machen die, ah, natürlich, irgendwie. Und dann ist das alles gar kein Problem mehr. Und das ist aber halt eine Fantasie. Also das ist in 99% der Fällen ist das halt eine Fantasie, die die Konfrontation halt vermeiden soll. Und bei den Männern ist das eine Täterstrategie, die Konfrontation vermeiden soll. Und auf feministischer und linker Seite ist das ganz oft eine Ohnmacht, die damit vermieden wird. Also sich eine Erfahrung von der Ohnmacht gegenüber diesem Nichtverhältnis. Ja, und, ja. Oder auch ein Ruf nach Beweisführung. Also das ist ja auch so, dass dann den Täter nicht irgendwie beschäftige dich mal mit dem, was du da gemacht hast, sondern was ist da genau passiert. Anscheinend war es ein Missverständnis zwischen zwei Individuen und ein generelles Missverständnis zwischen Männern und Frauen. Also wieder so eine Mystifizierung und eine Wegnahme von Verantwortung. Ja, genau. So. Das ist mir jetzt tatsächlich, also so unverschämt, das kenne sogar ich nicht. Also ich kenne keine es gibt allgemeine Missverständnisse zwischen Männern und Frauen, das hört sich sehr schlimm an. Also das hört sich nochmal schlimmer an als der Normalfall irgendwie. Ja, voll. Aber also auch da würde ich direkt wieder sagen, ich vertraue Männern ganz prinzipiell nicht, die so da rangehen. Also die das als die eine Frage, wo es um Beziehungen, Emotionen und Gewalt geht, darüber lösen wollen, irgendwie festzustellen, was objektiv passiert ist und wo man jetzt aus irgendwelchen abstrakten Sachen ableiten könnte, wer jetzt irgendwie Anrecht hat, verletzt zu sein. Also jemand, der mit der Logik operiert, dem kann man nicht vertrauen, ganz prinzipiell, weil der sich nicht dafür interessiert, was mit den Leuten passiert ist. Also da ist die Verweigerung von Empathie immer schon drin. Weil selbst wenn es nicht so gewesen wäre, müsste ich doch erstmal anerkennen, das war schlimm für dich irgendwie. Und du hast mich da zum Beispiel als aktiv übergriffig und gewalttätig erlebt. Und selbst wenn ich das überhaupt nicht mit mir in Verbindung bringen kann, muss ich das doch erstmal ernst nehmen, dass das sich für jemand anders so angefühlt hat. Und wenn es gar nicht erst dazu kommt, weil man sofort darüber reden will, was ist tatsächlich passiert und guck mal, das musst du so sehen, das war ja gar nicht so gemeint, dann interessiert sich, also dann will jemand das nicht, dann wird das verweigert. Und dann muss die Konfrontation direkt beginnen. Ich wollte eigentlich auch eher das Umfeld problematisieren, weil ich dazu ein Missverständnis auch von Frauen, also KinderschützerInnen, Genau. Voll. Ja, klar, genau. Also das meine ich auch, ist ja so ein Punkt, ne? Also auch das Umfeld, weil man so allein ist mit der Gewalt, weil das so scheiße ist und so schlimm, also es ist ja für alle auch schrecklich, irgendwie einsehen zu müssen, dass die eigenen Freunde und Genossen so Arschlöcher sind irgendwie oder sich sowieso Arschlöcher verhalten können. Und deswegen hat man natürlich auch einen eigenen Drang, daran glauben zu wollen, dass das nicht so ist irgendwie. Und vor allem, weil man halt ahnt, wie allein man damit sein wird und wie scheiße es einem ergehen wird, wenn man dafür kämpft, dass das anerkannt wird. Weil in der Regel verliert man damit in der Linken, macht nur negative Erfahrungen, meistens irgendwie. Und das ist natürlich ein starker Anreiz sozusagen, diese Fantasie einfach mitzutragen und sich selbst auch damit zu beruhigen, war gar nicht so gemeint, dann war es vielleicht nicht so schlimm irgendwie. Ja, genau. Okay, dann... Genau, könnt ihr noch eigentlich? Machen wir noch die drei? Ist es okay? Ja? Okay, dann 1, 2, 3. Okay. Ich wollte fragen mit der Person, wo ihr vorher zu tun hattet, mit der du gearbeitet hattest. Was sagt die denn, was ihre Intention überhaupt war, sich mit euch zu treffen oder sich damit auseinanderzusetzen? Also so, war das nur, um wieder mitmachen zu können oder um irgendwie die Situation für sich zu lösen oder so? Oder was sagt die denn? Und dann wollte ich fragen, dass du, glaube an irgendeiner Stelle, wenn ich es richtig gehört habe, gesagt hattest, naja, und eigentlich wäre gut für die Person gewesen, das im Endeffekt sowas wie eine Therapie zu machen oder so. Ja. Was ist denn eine Therapie, die sich wirklich mit dem Problem dann für die Person beschäftigt? Also, ja. Genau, also die Person hat ziemlich straight dieses Ding gefahren, also dieses... Die Person hatte auch so Konzepte gelesen über transformative Arbeit, dieses furchtbare Buch da von Response, da dieses Was tun bei sexualisierter Gewalt, wo sie übrigens selbst schreiben, dass sie keinen einzigen Fall kennen, wo der Ansatz aus ihrem Handbuch funktioniert hat, was ich auch ein mutiges Vorhaben finde, ehrlich gesagt, dann sowas zu veröffentlichen. Aber es ist eine andere Sache. Das hatte die Person auf jeden Fall gelesen und damit konnte sie dann auch ziemlich gut rechtfertigen, hey, ich habe mich scheiße verhalten, jetzt müsste es ja Leute geben, die mir dabei helfen, nicht mehr so zu sein, irgendwie. Deswegen soll das jetzt passieren, so. Und dann ging es aber immer los, dann waren wir ihm immer zu aggressiv oder zu konfrontativ oder ne, er musste ja irgendwie Zeit bekommen oder dann war ganz schnell dieses Verhältnis da von, wir müssen eigentlich was erfüllen für ihn und er bestimmt so total die ganze Zeit den Prozess und wir müssen vor allem überhaupt erreichen, dass sie überhaupt checkt, irgendwie was abgeht. Und er hat sich einfach immer nur wieder auf seine gute Intention zurückgezogen. Also er hat einfach immer wieder gesagt, ja, ich will da natürlich auch, ich will doch irgendwie besser werden oder ich will doch, dass das irgendwie nicht mehr passiert oder so. Aber ja, und in dem Fall, also wir haben das einfach nicht gut gemacht. Ne? Also ich würde auch sagen, in vielen Fällen kann auch eine professionelle Täterberatung sinnvoll sein und auch Leute dazu zu verpflichten. Also es gibt ja auch ein paar Stellen, die machen das ordentlich. Und bei ihm war einfach das Problem, wenn man den ansatzweise konfrontiert hat, hat der einfach angefangen zu dissoziieren. Auch. Also er hat das tatsächlich einfach emotional überhaupt gar nicht ausgehalten. Und dann haben wir halt gesagt, okay, du bist emotional gar nicht in der Lage, dich damit auseinanderzusetzen. Was eben halt auch heißt, dass du dir eine Therapie suchen musst. Und was dann aber nie passiert ist bei der Person ist, und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, ist, man kann auch Verantwortung dafür übernehmen, dass man keine Verantwortung übernehmen kann. Also man kann zum Beispiel, wenn man von sich weiß, dass man keinen Zugang hat zur eigenen Täterschaft und dass es aber passiert ist, dann hört man auf. Also wenn ich mir nicht vertrauen kann, wegzugehen und übergriffig zu sein oder eine Beziehung zu führen und übergriffig zu sein, dann lasse ich das halt. Also, und das hat die Person aber ganz konsequent verweigert. Also sie hat einfach ihr Leben weitergelebt. Macht die auch immer noch, ne? Und pendelt halt so von Umfeld zu Umfeld. Also weil wir einfach nicht die Möglichkeiten haben, das irgendwie weiter zu einzufangen oder so. Das ist total frustrierend, genau. Aber also so lief das in dem Fall. Und deswegen hatten wir das mit der Therapie eingefordert. Aber also wir waren halt zwei Leute, die vielen Betroffenen, die hauptsächlich verständlicherweise eher mit sich beschäftigt waren und so Unterstützung. Und halt wechselnde Umfelder, die alle total überfordert und nicht wirklich erreichbar waren. Und dann, du hast halt einfach keine Macht, dann irgendwas durchzuziehen oder setzen zu können. Außer so ein paar Hausverbote oder so. Genau. Jetzt den letzten zwei. Erst du, dann du. Bei der Frage, was macht man eigentlich mit Gruppen, wenn schon Filterpersonen gehen, ist mir auch so eingefallen, arbeite ich ganz gerne mit Privilegien. Und da kann man vielleicht auch Workshops organisieren, wo man dann gucken kann, ist eigentlich sowas wie eine Verpflichtung, habe ich auch schon gehört von Gruppen, okay, wenn du weiter dabei sein willst, wir machen jetzt einen Workshop und dann kommen wir zum Workshop und das wäre für uns als Gruppe wichtig. Und bei Angst ist mir noch eingefallen, dass ja Täter und Kinder ganz oft Angst haben, dass sie ganz groß was verlieren und dann bricht ihr das Leben zusammen. Und da frage ich mich so ein bisschen, ja, aber was könnt ihr denn gewinnen? Und ich würde sagen, auf jeden Fall an Persönlichkeit und also auch ein selber kann man so viel gewinnen, man jetzt im doppelten Sinne, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt. Und dann eine kleine Sache noch, ich habe so eine wunderbare Broschüre mal gefunden, Täterschutz und Sofortarbeit. Da wird so thematisiert, welche Mechanismen und Strategien es so bei Täterschutz gibt und was das für Sofortarbeit bedeutet. Ich finde die super. Ich habe eine E-Mail-Adresse drauf, ich habe noch ein Exemplar. Dann wollte ich mal so Werbung für machen. Ja, danke. Die Werbung wiederhole ich nicht nochmal, aber du hast jetzt so gemeint, du hast gute Erfahrungen damit gemacht, sowas wie Workshops zu Privilegien zu machen in Gruppen und die vielleicht sogar verpflichtend zu machen. Und nicht nur so viel auf den Ängsten von Männern rumzureiten sozusagen oder sich die anzugehen, sondern auch so ein bisschen rauszustellen, was können die eigentlich auch gewinnen so bei der ganzen Sache oder so. Würde ich zu beiden Jein sagen. Also ganz oft ist meiner Erfahrung nach hinter so Workshops, die sich mit Privilegien auseinandersetzen, das muss nicht so sein, aber ganz oft steckt hinter so Privilegienansätzen genauso diese individualistische, innerlich-moralische Auseinandersetzung. Das muss nicht so sein, aber das ist meiner Erfahrung nach ziemlich oft so. Und wenn man das dann auch so ganz punktuell macht, nehmen, glaube ich, die Leute eher so mit, sie haben so diesen individuellen Rucksack mit den Privilegien und jetzt müssen sie irgendwie dafür Verantwortung übernehmen und es ist irgendwie so ganz allgemein und ganz groß und daraus folgt meiner Erfahrung nach zumindest relativ wenig konkret. Hoffentlich machst du da andere Erfahrungen. Ich bin ehrlich gesagt immer ein bisschen skeptisch. Entschuldigung, dazu vielleicht, bei den Privilegien geht es ja gerade darum, die strukturelle Dimension aufzuzeigen. Ja. Was bedeutet das als Handlungsmöglichkeiten für die Individuen? Genau, aber meiner Erfahrung nach kommt es dazu ganz, ganz selten. Ich kenne das fast nie, dass Leute so Privilegienkritik wirklich konkret umsetzen können. Also überhaupt in der Lage sind, das konkret wirklich benennen zu können. Wo ist jetzt das Problem? Was können sie wirklich anders machen? Sondern das ganz oft zu einem Bedürfnis führt, sich in jeder Situation ganz individuell so korrekt verhalten zu können. Aber wie gesagt, hoffentlich machst du da andere Erfahrungen. Und zum anderen Klar können Männer auch was dabei gewinnen, wenn sie sich gegen Männlichkeit und auch gegen ihre eigene Männlichkeit wehren. Also das kann natürlich was Tolles haben, was Befreiendes, was also das kann super sein, klar. Ich wäre immer sehr skeptisch, wenn man sich in einer Position wiederfindet, wo man meint, man nur das bringt einem eigentlich so wirklich Chancen, die zu erreichen. Oder ich finde, man sollte sich öfter fragen, wie kommt man eigentlich so stark dazu, Männern immer so aufzeigen zu müssen, dass die da auch ganz viel gewinnen können. Weil da ganz oft dahinter steht, dass man zu Recht nämlich annimmt, dass sie sich nur dafür interessieren, wenn man ihnen zeigen kann, was sie da gewinnen können. Aber gerade bei Gewalt geht es erstmal darum, was die anderen Menschen antun und dass sie es einfach lassen sollen. Und da müssen die gar nichts, von mir aus müssen die gar nichts dabei gewinnen. Das reicht, das muss reichen. Und warum, also ich würde mich fragen, warum reicht das denen ganz oft nicht? Was ich auch sagen wollte mit diesem Angstpunkt ganz am Ende, die haben da auch ganz viel zu verlieren. Und ich finde, darauf sollte man auch bestehen, dass die das zu verlieren haben. Also das ist mein Problem mit diesen Flirt-Tipps. Ich will nicht, dass Männer sich sicher fühlen können immer beim Flirten oder souverän bleiben können beim Flirten. Die sollen diesen Anspruch aufgeben, immer souverän sein zu wollen irgendwie. Und das will ich nicht mit feministischem Flirten ersetzen oder so, sondern ich will, dass sie sich erstmal damit konfrontieren, dass sie dieses Bedürfnis haben, immer souverän zu sein. Und das ist eben ganz stark vermittelt mit einem Anspruch, vor allem Frauen und Nicht-Männern gegenüber souverän zu sein. Und den kann ich nicht positiv ersetzen. Den will ich einfach zerschlagen. Oder ich will nicht, dass sie den verwirklichen können. Und da kann ich ihnen nichts Positives einfach für anbieten, auch wenn das dazu führen kann, dass man zum Beispiel coolere Beziehungen führt. Das kann sein, aber ich weigere mich so ein bisschen dagegen, das zu stark zu betonen. Und ich finde das auch krass, wie stark das vor allem bei Sexismus der Fall ist. Also wie wenig man zum Beispiel bei Rassismus auf die Idee kommen würde, zu sagen, hey, schaut mal, wenn ihr euch mit Rassismus auseinandersetzt, liebe Weiß, ihr könnt so viel dabei gewinnen irgendwie. Guck mal, das bringt es euch. Und das, da würde man sagen, okay, wenn du das brauchst irgendwie, dann hast du noch Probleme irgendwie. Und das passiert, glaube ich, aus Gründen bei Männlichkeit sehr wenig. Also ich weiß nicht, ich komme mir da irgendwie missverstanden vor. Das ist doch nicht mein erstes Argument. Ey, guck mal, du kannst übrigens ganz viel Gewinn dabei. Das habe ich nicht gesagt. Nee. Sondern ganz viel, ich habe ja vorhin selber auch den Fokus darauf gelegt, guck, wie geht's Betroffenen. Ja. Ich habe gar kein Urteil über dich als Person. Ich habe nur gesagt, weil du das hervorgehoben hast, habe ich einen Zweifel einfach oder meine Skepsis dem gegenüber nochmal angemeldet. Ich würde es nur nicht allein so stehen lassen, dass das das einzige Argument ist, aber wenn das der Hinderungsgrund ist nach meinem Eindruck, dass der Mensch sich damit nicht auseinandersetzt, dann kann man noch mit dem Argument... Nee. Genau, und deswegen habe ich eben gesagt, da haben wir die Differenz. Ich finde, das ist kein Grund. Wenn eine Person sich erst dann darauf einlässt, wenn ich ihr ihre Vorteile vorrechnen kann, dann ist das keine solidarische Person. Dann will ich mit der nichts zu tun haben. Ja, okay. Gut, Entschuldigung, dann hatten wir vielleicht ein Missverständnis. Du hattest dich noch gemeldet. Wir wollten jetzt eigentlich den letzten... Ist es okay für dich? Ja. Okay, alles klar. Sag dein Ding. Ich wollte mich Mensch eigentlich anschließen und hatte es auch schon vorher, dass auch ein sehr großer Part in der linken Szene, besonders von Männern, emotionale Gewalt ist. Also generell muss, glaube ich, erstmal klargestellt werden, dass es keine, ja, es gibt bewusste Entscheidungen, aber ein sehr großer Teil von diesen Handlungen sind durchaus halt diese unbewussten Entscheidungen. Und das heißt, die Person reagiert erstmal schockiert und dann halt voll versucht, das für sich selbst zu rationalisieren, rationalisiert es dabei für die ganze Gruppe, und weil das ja eine Zuneigungsperson ist, tendiert es oft dazu, das voll problematisches Verhalten, vollkommen normal, ja, okay, die Person ist halt ein bisschen problematisch, aber arbeitet dran, reflektiert drüber, es ist scheißegal, was es ist, ob halt emotionale Gewalt oder körperliche Gewalt, ganz oft wird es in der linken Szene halt rationalisiert, und statt zu sagen, wir haben diese Werte und Prinzipien, diese Handlung überschreitet ist, somit braucht es eine Konsequenz. Und diese Konsequenz führt bei Breuer auch dazu, dass die Person eher dazu tendiert, wenn sie überhaupt reflektionsbereit ist, sich irgendwo zu reflektieren, weil sie das erste Mal ein einschneidendes Erlebnis in ihrem Leben hat, woraufhin sie halt eine neue Lebensrealität hat und da auch die Option hat, vielleicht schaue ich es mir nochmal neu an. Aber zu der emotionalen Gewalt, das ist halt auch unglaublich, also ich fand die Zeit halt auch großartig, das hat der Mensch hier vorne gesagt, weil sich das auch widerspiegelt in sehr viel alltäglichem Verhalten, das ich bei mir sehe, aber auch bei super vielen anderen Menschen, also besonders Männern halt, dass nämlich emotionale Gewalt auch vor physischer Gewalt kommt, aber emotionale Gewalt besonders subtil, halt auf eine Art und Weise von ich kontrolliere dich, indem ich zum Beispiel sage, zufälligerweise zu einem deiner wichtigsten Veranstaltungen oder zufälligerweise zu dem und dem Treffen, das gerade voll wichtig für dich ist, beweise ich dir, dass ich dich unter emotionaler Kontrolle habe, ich die Macht über dich habe und dir deine Souveränität streiche, indem ich dann sozusagen, egal wie es ist, dich dazu zwinge, mit mir jetzt Zeit zu verbringen, weil halt, keine Ahnung, es mir scheiße ging an dem Tag oder was auch immer. Und dadurch diese Person sich gezwungen fühlt, für die andere Person da zu sein. Und besonders bei halt vielen Genossinnen von mir fällt mir auf, dass so ein Verhalten dann absolut gar nicht problematisiert wird. Dabei ist, spürt man bei der männlichen Person ganz offensichtlich, dass es eigentlich nur eine Machtgeilheit ist, sich selbst zu beweisen, unterbewusst, ey, ich bin der Person so wichtig, diese Person ist so abhängig von mir, dass sie für mich auftauchen würde, obwohl das so eine wichtige relevante Sache in ihrem Leben gewesen wäre, welche sie nun für mich sausen muss. Ja. Ja, danke nochmal für deinen Beitrag. Ich würde das, was du zu emotionaler Gewalt gesagt hast, das Beispiel nicht nochmal wiederholen, aber vielleicht nochmal kurz deinen ersten Punkt mit Leute müssen auch Konsequenzen spüren, oft, um überhaupt in den Reflexionsprozess auch irgendwie zu kommen. Und du hast das nochmal stark gemacht mit, man bräuchte eigentlich sowas wie eine Haltung und auch so Standards irgendwie. Genau, und das würde, also das würde ich wirklich auch nochmal am Ende wirklich hochhalten, dass es irgendwie darum geht und dass es eben, das hatten wir vorhin auch nochmal, dass es auch nicht um Strafe geht oder dass man nicht irgendwie, dass das irgendwie nicht einfach nur eine pädagogische Maßnahme ist für den Täter oder so, sondern einfach eine Konsequenz halt so, ne? Also es ist einfach eine Konsequenz, wenn du jemandem Gewalt antust, die Person will den Raum weiter nutzen und die hat jetzt erstmal keinen Bock, dich zu sehen, dann wirst du halt ausgeschlossen aus dem Raum. So, wenn du damit gezeigt hast, dass man dir nicht als Genossen vertrauen kann, dann müssen wir jetzt uns Bedingungen überlegen, unter denen wir dir vertrauen können. Und wenn du die nicht erfüllst, dann sind wir keine Genossen mehr. So läuft das. Also so müsste das laufen. Und nicht als, was hast du dir dabei gedacht? Also was, ne, so dieses Messen an der Intention. Und vor allem auch nicht ein Messen daran, wie sehr tut dir das jetzt leid? Also weil das ist halt genau, also das öffnet halt diesen Jammern der Täter, so Tür und Tor, ne, dass das so verwechselt wird als dieses, die fühlen sich jetzt ganz elend irgendwie und das soll jetzt ein Grund sein, um da nachsichtig zu sein oder so. Ne? Irgendwie das finde ich, außer in sehr konkreten so Täterarbeitsprozessen, sollte das kein Faktor sein, wie sehr das denen leid tut irgendwie, so, sondern was für Konsequenzen die halt bereit sind zu ziehen. Ja, genau, also dieses, was muss ich tun, damit ich und andere nicht mehr so handeln können? Wenn die ein spürbares Interesse haben, diese Frage zu verfolgen, dann kann man da irgendwas erreichen und sonst nicht. Genau, das sollte eigentlich die letzte Meldung sein. War das eine Meldung von dir? Nee, okay, gut. Weil dann kann ich mich nur noch mal bedanken jetzt für die lange und ausführliche Diskussion. Genau. Bevor jetzt so die Abstimmung mit den Füßen so komplett irgendwie passiert. Genau, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Genau, lest die Texte von Birke Schnippe darüber. Dieses Buch von Birgit Rommelsbacher ist fantastisch. Das heißt Leiden, Unlust, glaube ich. Kriegt man leider nur noch archivarisch. Das ist toll. Genau, von Rolf Pohl gibt es super gute Sachen. Von Jessica Benjamin gibt es die Fesseln der Liebe. Das ist toll für so einen Psychoanalyse-Hintergrund irgendwie. Genau, ja, und sonst irgendwie so auf zu neuen Taten Männlichkeit verraten und so. Genau, danke, dass ihr zugehört habt und kommt gut nach Hause.